Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Wir sind vollständig versammelt zur Folge 387 und der Zahlenfakt ist vermutlich nicht der Koprozessor, der mathematische des 386ers, leider, sondern Marcel. Ja, ich habe kurz überlegt und dann dachte ich, ich will ja ein bisschen Abwechslung hier reinbringen und ich dachte, ich nehme mal wieder was, was irgendwie einen aktuellen Bezug hat und zwar 387 ist ein russisches Craftbier, glaube ich. Und da ja gerade Trump seine Ukraine-Affäre hat, dachte ich, das würde passen. Hm. Ja. Die Ukraine ist quasi auch russische Craft-Bier. Nein, also Trump behauptet ja, dass die Ukraine damals in den Wahlen, weil eigentlich Russland, aber da Trump immer alles sagen muss, was, also das Interessante ist, Trump lügt ganz selten. Ah. Trump sagt fast immer die Wahrheit, aber er tauscht die Protagonisten aus. Ah, ja. Also wenn der sagt, Hunter Biden hat korrupte Sachen gemacht, das ist der Sohn von Joe Biden, dann meint er eigentlich Eric Trump. Hm. So funktioniert er. Aha. Verstehe. Gut. Also 387 hat ein ganz interessantes Logo eigentlich. Das ist ein ganz schönes Design, die Flasche. Ja. Ich mag ja solche Biere nicht. Keine Ahnung. Magst du lieber Pelale? Aber was, nee, was heißt solche Biere? Helles. Ale. Also ganz grundsätzlich Ale. Ja, du magst ja. Halt alles, was nicht Helles ist oder Guinness. Ja. Okay. Eigentlich. Uff. Ja. Du magst alles, was nicht Helles oder Guinness oder alles nicht, was nicht, Helles nicht. Oder Guinness. Wir können uns dann auf Guinness einigen, glaube ich. Prost. In diesem Sinne kommen wir zu den Nachrichten und wir fangen an mit dem komplett expertisenfernen Thema. Google hat Dinge vorgestellt und wir geben unseren Senf dazu. Es war eine Keynote. Habt ihr es eigentlich gemerkt, bevor ich das geschrieben habe? Oder war das so, habe ich euch darauf hingewiesen? Weil das Interessante war, wie ich es gemerkt habe, war, weil jemand eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn auf Twitter kommentiert hat, am bezeichnendsten ist immer noch, dass YouTube selber die Kommentare ausschaltet bei Google Streams. So, und da habe ich gedacht, hä, Google Stream? Jetzt ein Google Stream? Ist was Interessantes? und dann war es erstmal echt hammerhart, diesen Stream zu finden, weil es ungefähr vier Zweitverwerter gab, die das irgendwie in schlechter Qualität gestreamt haben und dann, wenn man nicht jetzt in dem Ökosystem unterwegs wird, weiß man nicht, dass Made for Google der offizielle Account ist in irgendeiner Form. Ich wollte auf dem Apple TV diese Pixel 4 Release Keynote, ich habe versucht, da was zu suchen und das war die Hölle. Es war nicht auf meinem Homescreen, es wurde mir nicht mal reingedroschen. Das fand ich ja einerseits auch ganz sympathisch, dass mir jetzt nicht Google jede eigene Keynote so um die Ohren haut, nur weil ich jetzt YouTube verwende. Gleichzeitig fand ich es aber auch echt blöd, dass ich bis zum Start der Keynote nicht wusste, ob ich es jetzt erwischt habe, auch streamtechnisch. Ja, Google sollte YouTube kaufen, dann ist das Problem gelöst. Bei mir hat ein Android-Kollege hat Bescheid gesagt und sie haben auch zusammengesetzt, wollten das auf dem großen Projekt, auf dem Beamer anschauen. Ich war anderweitig verpflichtet, sonst hätte ich es mir auch angeschaut. Es ist auch interessant, wie es in der Firmenkultur so ist. Ein Ex-Apple-Kollege von mir, der jetzt ein Google-Kollege ist, also nicht mehr Kollege, aber bei Google arbeitet, den habe ich dann angeschrieben. Und schaust du eure Video? Und da gemeint, wie was? Das wäre in der Apple auch nicht passiert. Das finde ich schon auch sehr lustig. Jesus. Naja. Keynote. Fangen wir mal mit dem Unsachlichsten an. Dieses Setup von dieser Keynote war super seltsam. Das war irgendwo in New York, in so einem recht glasigen, gefühlten Wohnzimmer, so ein bisschen Hipster-Wohnzimmer mit einem Beamer-Fläche mit abgerundeten Ecken war eher in so einer heimeligen Atmosphäre von der Größenordnung her auch. Also es waren ja auch so, weiß ich nicht, ein paar hundert Leute so gefühlt da normal bestuhlt in so einem Atrium. Siehst du, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich bin wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass es in diesem Amphitheater in Mountain View irgendwie stattfindet. Ach so. Das war in New York und irgendjemand hat auch gemeint, dass es Domino's Pizza gab und dass es eine Todsünde ist natürlich in New York, Domino's Pizza irgendwie zu surfen. Aber das sei nur mal am Rande erwähnt. Insgesamt haben sie diese ganze, diesen ein bisschen seltsam gelöst. Es ist schon recht professionell abgelaufen, aber sie haben so einen ganz weirden Touch gemacht. Also sie haben sehr viel auf jetzt auf Privacy gemacht, dass es jetzt um Privacy geht. Aber sie haben vor allem auch so komische Design-Home-Stories gemacht, die super seltsam waren. Da war immer so ein gefühlter Außenreporter, der zu Google-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegangen ist nach Hause und wo sie dann so Designgespräche geführt haben am Hipster-Tisch. Ja, also entweder zu Hause oder halt irgendwie auch am Arbeitsplatz / Labor / Meetingraum. Also ich fand's so als Idee nicht schlecht. Die Umsetzung war mir allerdings jetzt auch irgendwie zu cheesy. Ja. So, und worum ging's insgesamt? Also einfach um das neue Zeugs. Im Endeffekt hinten raus ums Pixel 4, vorne dran. Aber erstmal, ich glaube, hat's mit Stadia begonnen oder mit dem Speakers? Oder mit dem Buds? Also Stadia war ganz vorne mit dabei. War das nicht erst Nest oder Stimmt, Stadia, Nest, Buds, Pixel, glaube ich. Genau. Okay, Stadia hat einen Launch-Termin bekommen und zwar ist es 19. November, glaube ich, in Amerika. Ja, und man kann halt diesen Controller kaufen, der Wi-Fi hat selber, wahrscheinlich braucht man den auch, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Und ist halt ein Abo-Ding, kann man mal machen. Und der Controller ist designt nach Kochmessern, nach professionellen Kochmessern, weil die kann man gut anfassen mit der Hand. Diese Homestory war so absurd, weil die haben da diesen Controller, der muss so gut in der Hand liegen, so ein Game-Controller, und das ist so ein ungelöstes Problem und die Kochmesser. Und wir müssen jetzt die Kochmesser und was, wir haben buchstäblich damit angefangen, dass wir den Kochmessergriff genommen haben und den gebogen haben. Ja? Ohne Witz, das ist so die Design-Story. Und im Endeffekt sieht der aus wie ein wie halt so ein kleiner Xbox-Controller mit ein bisschen runderen. Ich weiß nicht, sieht das ein bisschen so Uja-Kontrolle aus? Ist es deren Ernst? Das ist deren Ernst. Du musst das Video fast mal gucken. Also, das lohnt sich. Also, dieses Home-Story-Segment da zu gucken, das ist so ein bisschen wie, das könnte auch original in der Comedy-Serie laufen. Stimmt. Also, Hagen wird ihn auf jeden Fall hassen, weil er die beiden Analog-Sticks unten hat, was ich ja ganz toll finde, weil das optisch so viel schöner aussieht. Aber ja, es sieht aus wie so eine Mischung zwischen Xbox und PlayStation-Controller dadurch. Ich habe noch eine ganz off-topic-Frage. Seht ihr auch dieses Gesicht? Das erstaunte Gesicht mit den hochgezogenen Augenbrauen. Ich sehe eigentlich ein Kochmesser, muss ich ganz ehrlich sagen. Den blutunterlaufenden Augen, meinst du? Und ein Pflaster auf der Stirn. Nein, die kleinen Augen, die nicht die blutunterlaufen. Oh. Also. Und die blutunterlaufenden. Also, das sind die Backen. Ich verstehe. Aber wenn das oben die Brauen sind, dann ist das Pflaster ja auf dem Augenlid. Keine Ahnung, sie haben es ja anscheinend ganz okay gemacht. Da ist ein Gesicht im Gesicht. Nee, ich meine, das ist ja das Gesicht und die kleinen da oben sind. Das ist das große Gesicht. Worauf ich deute. Es gibt zwei Gesichter. Ich meine das kleine Gesicht. Das große Gesicht ist komisch. Das kleine Gesicht in der Mitte, da ist ein zentraler Knopf. Der Connection-Knopf ist der Mund. Dann sind zwei Start und Select sind die Augen. Backen. Die Sticks sind die Backen. Und diese unnecessary kleinen Ovalen sind die hochgezogenen Augenbrauen. Cannot unsee. Ja. Jetzt sehe ich es auch. Ach Gott. Ja. Audiomedien, verdammt nochmal. Wir haben ja tolle Images und ich werde mir Mühe geben, an dieser Stelle das richtige Image einzufügen. Nice. Sehr gut. Naja, das war Stadia und es hat halt im Endeffekt einen Haufen Launch-Titel, die aber halt alle so Titel sind, die man halt schon auch kennt. Und wenn man jetzt eine PlayStation oder sowas hat, dann braucht man das nicht. Und wenn man keine hat, dann ist es vielleicht interessant. Weiß ich nicht, oder? Es war noch nichts exklusiv dabei und nichts wirklich. Sie haben auch nicht mal ein Repertoire nochmal durchgeflogen, sondern haben nur gesagt, ja, wir können das halt mit der Latenz und der Wi-Fi-Controller und du kannst jeden Screen dieser Welt benutzen im Endeffekt, aber erstmal nur bei was Telefone angeht, nur Android-Phones und nur die aktuellen. Es gab ja im Vorfeld tatsächlich jetzt noch die Pressemeldung, dass Stadia dadurch, dass sie irgendwie so intelligente Vorhersage machen, was man drückt, angeblich die Latenz auf negativ reduzieren kann. weil sie irgendwie alles schon mal vorausberechnen, also ob du jetzt mit dem Joystick wedelst oder nicht. Ja. Ich würde das mal in Frage stellen, so ob das tatsächlich als Technologie wirklich so funktioniert, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Meldung. Was ich da ganz interessant, also mal, wer sich ernsthaft für so Zeug interessiert, es gab eine recht gute Session zu Overwatch, wie die das machen. Weil dir da ist ja auch die Latenz wirklich super wichtig und wie sie vorhersagen und wie die Buffer machen, da kann man einen Haufen rauslesen. Auf der GDC gab es da echt eine sehr gute, wenn man mal ein bisschen so eine Vorstellung davon haben will, wie man sowas denn dann macht. Und da gibt es schon Dinge, weil die arbeiten dann alle schon mit Voraussagen und ja, negative Latenz funktioniert nicht so wirklich. Aber so nahezu null Latenz kriegst du da schon fast hin, weil du viele von diesen Geschichten ja durchaus vorhersehen kannst. So. Ja. Und du musst es sowieso, du musst damit irgendwas arbeiten, praktisch. Also das ist ja so, dass du mit irgendwelchen Daten arbeiten musst, deshalb musst du da Vorhersagen treffen. Es ist nicht so wie auf so einem iOS-Gerät oder so, dass es gar nichts hilft, dass du Vorhersagen hast, weil du eh noch nichts machen musst und so. Weil du eh reagierst auf das, was kommt. Ja, das war Stadia. Ja. Ganz kurz eigentlich. Und dann kam die ganze Nest-Geschichte. Und da muss ich eigentlich sagen, wenn ich jetzt nicht so Google nicht so dolle fände ich die, also ich finde es immer wieder schade, dass Apple aus diesem Segment ausgestiegen ist, weil das wäre so geil, wenn der AirPod jetzt so ein Nest-Ding wäre und hier würde einfach mein Internet funktionieren, weil ich hier 3 von diesen Geräten rumstehen habe und gleichzeitig würden die auch noch Musik machen können. Ja. So anstatt diese komische Geschichte, wo ich jetzt Fritzbox-Internet habe mit einer AirPod Base Station für Time Machine noch, einer alten, wo die Platte wahrscheinlich eh gleich abbraucht morgen oder so, plus HomePods für Siri und Laut. Das macht alles keinen Sinn und das grundsätzlich finde ich die Nest Home Geschichte, so wie sie aufgebaut ist, so wie sie gemacht ist, mit auch dem Assistant Google, wenn man sich darauf einlassen will, das ist schon rund und macht Sinn. Das sind die Geräte haben eine ordentliche Größe und Funktionalität, sind gleichzeitig ein guter Home Router, haben so das Eero Prinzip damit eingepflanzt auch. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die wirklich funktionieren, also da ist wieder der Faktor, ja, aber so grundsätzlich traue ich das denen zu, dass die den Teil gut können und auch gut machen. Ja, ja, also sie hatten halt dann so Zahlen. Was haben sie denn vorgestellt? Naja, so neue lustige, kleine, runde Knöppel, die man sich an die Wand oder auf den Schrank legen kann, die dann halt Musik und Internet machen. Google Nest Wi-Fi und Google Nest Mini. Genau, das Mini ist nochmal praktisch ein Update geworden auch und das hat eine Wandhalterung bekommen, ist ein bisschen kleiner, besseren Sound und mehr Funktionen so und ein bisschen Farben auch noch, die auch alle ganz schön aussehen, finde ich. Dann haben sie auch so den gemacht, den Apple-Strich von wegen, ja, wir machen schon lange Strom aus komplett regenerierbaren Quellen und auch unsere Stoffe auf unseren Nestdingern sind aus PET-Flaschen. Ja, ja. Und sie jetzt ist gerade der erste Monat irgendwie so, wo sie tatsächlich auch die ganzen Shipments irgendwie carbon neutral angeblich machen. Aber ich glaube, da muss man, solche Statistiken muss man immer mit Vorsicht genießen. Ja, bei allen und ist auch gut, dass sie es machen, so keine Frage. Also finde ich wichtig, sollen sie auch erwähnen. Ja, aber es ist halt irgendwie ganz grundsätzlich die Frage, was bedeutet das, wenn eine große Firma sagt, wir machen das carbon neutral? Da kann man, glaube ich, drüber diskutieren. Nest war für mich so diese Home-Automation-Sache. Ist es also, genau, so Nest war also eigentlich hauptsächlich das Thermostat so. Das wurde dann von Google gekauft und ist jetzt praktisch so diese komplette Google Home Assistant Geschichte auch. Also die Google-Marke für alle diese Sachen, die du dir nach Hause stellst, die dann auch Privacy akzeptieren, weil du kannst ja sagen, hey, lösch alle meine Interaktionen direkt und dann löschen wir die auch. Das fand ich auch geil. Also die ganzen Privacy Statements sind so ein bisschen krumm. Sie haben schon ein bisschen gemerkt, dass es jetzt nicht so toll ist, wenn man Facebook ist. Aber sie haben trotzdem nach wie vor diese komische Nummer mit, du musst halt aktiv die History löschen überall und ja. Also es ist so, Das eine positive Geschichte ist, sie machen jetzt auch viel lokal, ziehen auch nach, dass Dinge lokal funktionieren, also auch in den Nest Minis sind halt, ist halt auch jetzt ein Prozessor drin, der lokale Spracherkennung machen kann, und so Geschichten. Das hilft ja schon mal, aber so, was weiß ich, wer das wirklich kontrolliert, was da wohin fliegt und wie privat es ist, wenn es nicht mal Apple hinkriegt, das ohne Third Party mit Lauscher zu Quality Assuren, dann glaube ich das bei Google noch dreimal weniger. Es ist halt gerade ein In-Thema und das wird, glaube ich, auch eins bleiben die nächste Zeit. Deswegen kann man sich darauf einstellen, dass bei solchen Keynotes dann immer auch der Nebensatz zur Privacy fällt. Inwieweit das dann tatsächlich stimmt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Jo, dann ging es weiter mit, was war das nächste? War da noch das Chromebook vor den Buds? Ich glaube schon. Ach oder? Stimmt, das Chromebook. Ja, das Chromebook. Das sieht ja ganz nett aus, finde ich. Chromebook Go kam. Ja. Und ist halt ein Chromebook, oder? Ja. Ich habe leider den im Kauflink kann ich es mir nicht angucken, weil der mich auf den deutschen Store hält und da ist es nicht. Aber das sah gut verarbeitet aus. Sie haben Chromebook Go hieß es. Sie haben mit der Tastatur geworben und zwar, dass sie leise ist. Das fand ich auch interessant, weil das ist ja nach wie vor für mich ein so Killer. Also neben dem, dass die Tasten kaputt gehen bei den Mac-Laptops, dass die Tasten so laut klicken, dass ich könnte Leute hätte ich erwürgen können neben mir. So, weil das ist wirklich so, das macht so richtig ab. Und deswegen finde ich, dass das leise Tasten sind, finde ich. Ich kann diesen Podcast dann so ein bisschen begleiten hier. Die schönen Cherry Switches. Ich liebe dieses Geräusch. So, das heißt Google Pixelbook Pro Go übrigens, nicht Chromebook. Chromebook ist die Marke von Asus und von Dell auch. Also Chromebook ist der generelle der Überbegriff für diese Art von Dinge, aber es ist das Pixelbook. Also Pixelbook Go ist ein Chromebook, auf dem Chrome OS läuft. Von Google. Von Google. Also Pixelbook ist die Marke von Google. Okay. Und ist halt so ein 650 Dollar wird es hier kosten. Fängt damit an und ist ziemlich klein und flach und sieht ganz gut verarbeitet aus und hat auch wieder als Farbe Not Pink. Ja. Was ich so auch so eine Absurdität fand. Die Farbe Not Pink wollte ich auch noch herausstellen eigentlich, weil das hört sich so extrem toxisch männlich an, irgendwie so, dass man das irgendwie so branden muss, dass es Not Pink ist. Aber wahrscheinlich soll es einfach nur lustig sein. Ja, das haben sie insgesamt nicht so hinbekommen mit dem Spaß, finde ich. Ja. Also, sie haben mehrere von diesen Scherzen gemacht, so in die Richtung. Und das ist, also auch die Farben insgesamt, die haben alle so lustige Namen. Naja, so ein bisschen so Nagellack halt, weißt du? So. Wobei das ein guter Name für diese Farbe ist, wenn die wirklich so aussieht, wie ich sie hier im Internet sehe. Rosengold. Man könnte auch denken, es ist ein Weiß, aber ein schlechter Weißabgleich. Oder mit roter Wäsche gewaschen. Ist das ein blaues Kleid oder ist es ein not pinkes Chrome? Ja. In der Farbe möchte ich mal ein Handy haben. Rosengold. Ja. Ja, ich brauche kein Chromebook. Mir wäre es höchstens interessant, wenn man. Also, man kann Chromebooks, glaube ich, auch Custom Linux installieren. Ja. Insofern wäre es dann interessant, wenn es wirklich ein Massenprodukt ist, ob man vielleicht das als Referenzhardware für eine Linux-Installation gerne hätte, weil es schon ganz schön gemacht ist. Also mir hat man mal ein Chromebook geschenkt, weil man irgendwie mich Videokonferenzen wollte, um mir Google-Services zu verkaufen. Und dann verschenkt man einfach Chromebooks, weil offensichtlich hatten sie zu viele. Und da habe ich mir das mal angeguckt und ja, also Chrome OS ist halt schon limitierend, muss man vorsichtig auszudrücken. Aber ja, man kann das routen und Linux drauf installieren und dann kann man auch was mit der Maschine anfangen. Und dann kamen die Buds. Genau, oder? Buds. Und die gab es ja vorher auch schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt eine erste Generation von den Google Buds. Die waren aber nicht. Ah. Was waren die denn nicht? Entweder nicht wireless oder nicht einzelstöpselig. Also sie waren so mit hinterm Kopfband, glaube ich. Und nicht Beamforming. Ja, jetzt sowieso auch nicht Beamforming. Das stimmt. Das ist ja. Damit können Leute wahrscheinlich wenig anfangen. Ja, nein, die Mikrofone sind ja noch, Beamforming. Ja. Das ist irgendwie die alte Phil Schiller-Nummer bei der AirPod, dass das Beamforming so wichtig war. Ja. Ja, was sind die Buds? Die sind im Endeffekt natürlich Apple AirPods, so, sind ein bisschen anders geformt, sehen ein bisschen runder aus, haben in ihr Gummi drin und ja, aber ansonsten sollen sie halt ähnliche Funktionen erfüllen, auch mit Assistant am Start. Ja. Und das Interessante ist, dass das erst in einem halben Jahr rauskommt, vorangekündigt, und dass sie wohl auch auf vor Ort nicht mal funktionierende Prototypen hatten. Krass. So, das ist so ein bisschen schräg. Ja. Genau. Ja. Ich fand das sehr schön. In dem Designvideo dazu haben sie irgendwie gesagt, ja, die sind so schön rund und irgendwie sind flush mit dem Ear dann quasi, wenn man sie reinsteckt. Und das macht sie so sehr googly. Als Adjektiv. Googly. Not sure. Da muss ich ja. Könntest du hier Googly Eyes verlinken mit dem Herrn Kaubel? Ja. Googly Eyes sind dann auch sehr gut. So, das war die Buds. Die kann man natürlich kaufen, so Größenordnung. Also, die kann man nicht kaufen. Mal gucken, ob sie so rauskommen. Aber die braucht es als Produkt, also weil man weiß es schon an den AirPods. Es ist schon einfach so, wenn man sie mal hatte und sie mag, dann will man die nicht mehr missen. Ja. Ja, und ist halt einmal mehr von dem Produkt, diesmal von Google. Also diese Stäbe, die man bei den AirPods hat, gibt es bei den Google Buds eben nicht. Genau. Sie formen aber trotzdem Beam. Mit dem ohne Stab. Sie haben sozusagen, ja, wie so ein Knopf, also als hätte man so ein Ohrring, so einen dicken Ohrring an der falschen Stelle montiert. Also ich finde, sie sehen noch frankensteiniger aus dann als die AirPods so. Weiß ich nicht. Ich finde, sie sehen so ein bisschen aus wie diese In-Ear-Monitor-Lösungen für Artists, die man sich so ins Ohr schraubt. Ja, möglich. Ja, könnten aber echt ganz gut sein. Ja, mal gucken. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon bei hier Pixel angekommen, oder? Ja, und beim Pixel, um was ging es beim Pixel? Na, erstmal um dieses Radar-Zeugs, ha? So ein bisschen, gell? Ja. Hello, Pikachu. Sie haben erstmal ein großes Tech-Video gezeigt, dass sie halt so, der Radar ist so toll. Sie machen halt Gesten über Project Soli. Soli, genau. Ja, der jetzt abgeschafft wird bei uns. Ja, und da haben sie halt ein bisschen drüber geredet, dass das Radar eigentlich eine ganz tolle Technologie ist, und sie haben das jetzt in einen tollen Chip gebaut, und man kann halt irgendwie so über dem Telefon rum gestikulieren. Was sie nicht so genau gesagt haben, ist, dass der Chip, der jetzt in dem Telefon ist, gar nicht der gute Chip ist, den sie da demonstriert haben. Also es ist so eine abgespeckte Version davon zum einen. Und zum anderen ist es auch so, dass also in den ersten Tests, dass die leider so schlecht funktionieren, wie man es denn so sich auch denkt. Also es sind sehr großflächige Gesten braucht, damit er überhaupt was erkannt wird. Und ich glaube sowieso nicht so sehr daran, an dieser Art der Interaktion, weil ich finde das eher nervig. Nichtsdestotrotz hat das Pixel 4 das. Ich würde dieses Interaktionskonzept auch mal in Frage stellen, weil wie oft liegt dein Telefon auf dem Tisch und du bist irgendwie so weit weg davon, dass du es anwinken kannst, aber nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie natürlich anfühlt, so ein Telefon zu muten, indem man ihm Talk to the Hand irgendwie deutet. Ja. Keine Ahnung. Oder auch so zu skippen, anstatt darauf rumzudrücken, das hilft halt eigentlich nichts. Ja. Was ein bisschen helfen würde, ist so dieser Proximity-Sensor, dass das halt irgendwie, der Bildschirm könnte angehen, wenn man in die Nähe kommt. So Geschichten wären ganz nett, glaube ich. Ja. Können auch nerven. Aber so wie das iPhone, ja, ich weiß nicht, ob ihr es so aktiv wisst noch. Aber das iPhone geht ja auch an, wenn du es hochhältst. Also so Raise to angehen, ja. Ist da implizit jetzt mal mit dabei, schon seit langem. Und man merkt es halt nicht mehr. Das ist halt mehr so indirekt. Also man würde es merken, wenn es nicht tun würde. So ähnlich wie man auch jetzt drauf tippen kann, damit es angeht. Ja, das ist auch so, was ich beim iPad immer regelmäßig merke, dass mein das iPad es noch nicht kann. Und das ist halt echt schade, weil es ist schon eine sehr positive Funktion. Aber jenseits dessen halte ich, glaube ich, nicht, dass man mit diesen Luftgesten so viel machen kann. Und vor allem müsste man es sehr, sehr konsistent, also Das ist halt nicht das, was Google mit Android für meine Begriffe dann macht. Ja, eine sehr konsistente Benutzerführung damit. Und dann wird's schon auch, bleibt es ein Gimmick. Ich glaube, viel wichtiger ist ja, dass mit dieser Technologie ein bisschen rumprobiert wird. Vielleicht findet man dann ja über die Jahre dann guten Einsatz. Also ich merke zum Beispiel auch dieses Race to Siri von der Uhr, was ich vor 2-3 Folgen beschrieben habe, das ist auch jetzt noch zu flaky, dass es überhaupt Spaß macht. Ich benutze es jetzt schon wieder nicht mehr, weil es halt nur in jedem dritten Fall funktioniert hat. Aber diese ganzen Technologien insgesamt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Leute damit rumprobieren, selbst wenn es jetzt keinen großen Sinn macht bei einem Pixel. Weiß ich nicht, beim Laptop würde das doch viel mehr Sinn machen, oder? Ja, da gibt es ja so Third-Party-Lösungen auch. Also wenn du so mit rumspielen willst, da gibt es so eine Leiste, die kann man sich da irgendwo hinkleben. Magic Leap. Wie ist das dann? Irgendwas mit Magic Leap. Lieber Magic irgendwas. Schon Magic Touch, weiß ich nicht. Gab es auf alle Fälle. Leap Motion war es, genau. Also was ich damit sagen will, ich finde es ganz gut, dass sie es einbauen, selbst wenn es vielleicht nicht sinnvoll ist, um überhaupt mal rauszukriegen, was benutzen da die Leute, was nicht. Ich meine, Google wird da sicher auch Daten sammeln, wie gut dieses Feature angenommen wird. Die Leap Motion ist ganz nice, aber nicht so. Also das, was ich mitgekriegt habe, ist, sie ist irgendwie nicht so richtig fein granular genau genug, dass du gute Dinge damit machen kannst. Also ich habe immer ein bisschen rumgespielt im Computerspielemuseum. Ah, nice. Und du hast dann eine ganz gute Separation, was die einzelnen Finger angeht, und das funktioniert eigentlich relativ gut. Also du kannst da fast Klavier spielen mit in der Luft. Also das ist, also ich meine, für VR und so macht sowas schon wieder viel mehr Sinn. Also wenn die Brille sowas kann, von einem weg, die Gesten erkennen einfach, oder irgendwas, was man am Körper trägt, was praktisch so die eigenen, die allgemeine Handlage und so erkennt, das wäre schon auch interessant. Also das war ja auch eine Sache, die für die HoloLens zum Beispiel da so ein K.O.-Kriterium war, dass das Fenster, in dem man mit dieser einen Hand diese Gesten machen konnte, war viel zu klein. So, und das musste halt eigentlich so großflächig, so eigentlich nahezu den kompletten vordere Hälfte, also alles in deiner Front sein, dann wäre es spannend, glaube ich. Ja, das war das eine, was beim Pixel 4 neu ist. Das andere ist, es hat 90 Hertz Display, so, und das hat auch ein Bekannter von mir schon angeguckt. Das ist auch angenehm. Ist auch schön. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt auch fällt. An sich, die iPads haben ja 120 Hertz im normalen Interface, und ich finde schon, dass man es deutlich merkt. Das merkt man. Aber 90 Hertz ist halt genug mehr, damit man es auch merkt, glaube ich. Bei Apple dauert es halt irgendwie noch, dass sie OLED und das verheiraten können, anscheinend. Sonst gäbe es jetzt schon mal. Ja. Und das Telefon, auch das LCD-Telefon, hat ja auch keine 90 Hertz. Oder 120 oder halt variable Herzrate. Also sind ja jetzt erstmal bei der Uhr draufgegangen, dass es bis runter auf ein Herz geht, also in die andere Richtung mit der Technologie. Aber das kommt bestimmt auch noch. Ja, der Rest war Kamera, oder? Ja, der Rest war Kamera. Und da habe ich mir kurzzeitig gedacht, ja, mal gucken, sie hatten jetzt einen Vorsprung mit der Kamera, behalten sie den Vorsprung, behalten sie den nicht? Von der Presse her, war es so halb-halb, könnte sein. Von dem, was jetzt die Berichte sagen, ist es so, eigentlich nicht so besonders. Ist halt ein bisschen anders, aber ist jetzt nicht mehr so ein klarer Vorsprung, wie der Nachtmodus davor war. Und die anderen Eigenschaften, also was sie eingebaut haben ins Pixel, ist auch nur eine Telelinse. Eine normale. Sie haben ein bisschen einen geileren Telemodus eingebaut. Da könnte eigentlich ganz cool sein. Also einen, den man praktisch wirklich, wenn man den Bildausschnitt wählt und das Foto macht, dann nehmen sie halt wirklich die Informationen, die da sind, um wirklich ein relativ scharfes Bild aus diesem Digitalzoom dann noch zu machen. Ja. Und ich glaube, das können sie auch so. Also da haben sie wahrscheinlich einen großen Vorteil gegenüber dem, was das iPhone jetzt liefern kann. Aber so ansonsten ist es halt auch, geht es weiter mit der Technologie an der Stelle und halt auch gut, glaube ich. Also ihr könnt euch mal die anderen Testberichte angucken. Die Bilder, wenn man diese vergleicht, die haben halt einfach ein bisschen andere Charakteristik. Also es ist ganz wenig so, dass ich mir denke, ja, dieses Foto könnte man jetzt mit dem neuen iPhone nicht machen. So. Ja. Ja, ich glaube, das ist dann, also das ist auf jeden Fall nicht mehr so ein Riesenunterschied, wie es bisher war, was den Night Mode angeht. Und Computational Photography bewegt sich halt jetzt auch so in Bereiche, wo man dann glauben muss, dass das eine besser ist als das andere, weil die Tests irgendwie auch, also man kann das so testen, dass das eine besser ist und so, dass das andere besser ist. Und was die echte Welt dann so da bedeutet, das ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Vor allem, jo, aber wenn du jetzt dieses Gerät testest und dann kommt irgendwann this spring irgendwie die neue Update-Software mit irgendwie wieder andere Computational Photography mit Updates und besser, das bist du ja auch wieder, kannst du wieder neu testen. Hm. Es ist eine interessante Welt geworden. Ja, aber insgesamt ein schönes Telefon, also und auch schöne Farben, finde ich. Also das Farbdesign finde ich gut. Mhm. Ja, hat so einen ganz angenehmen Eindruck gemacht. Eine Geschichte, die, Sie haben auch geworben mit toller Face-ID-Erkennung und da geht jetzt zumindest, gerade wird die Kuh durch das aufs Dorf getrieben, dass die auch mit geschlossenen Augen funktioniert, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist als Security-Feature. Da hat es Apple, glaube ich, ganz gut gemacht, was sowohl Touch-ID als auch also Face-ID angeht. Ich weiß nicht, warum sie da nochmal sagen mussten, dass sie ihre Face-ID die schnellste ist. Ja, ich habe heute so ein, das ist jetzt sehr dünnes Eis, weil überhaupt nicht nachrecherchiert, aber ich habe so eine Artikelüberschrift gelesen von, das Galaxy S10 wurde jetzt upgedatet, weil das mit einem Screen Protector irgendwie alle Fingerabdrücke als gleich erkannt hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Weil wenn du da so einen diffusierenden Screen Protector drauf hast, dann sehen die Finger wohl alle gleich verschwommen aus und dann... Ja, aber nächste Woche wird es schon gefixt, steht hier. Ja, ja. Per Software. Toi, toi, toi. Ja. Soviel zum Thema Google, glaube ich. Oder haben wir sonst noch irgendwas zu sagen dazu? Nee. Ich bin ja ein bisschen, ich will mich aktiv umgucken, aber Google ist halt keine Alternative für mich. Insofern weiß ich noch nicht. Also ich bin so ein bisschen auf der Suche nach potenziell vielleicht Mac-PC-Ersatz, plattformtechnisch, aber so das Google und Chromebook ist es für mich nicht. Ich fand es interessant, fällt mir gerade noch ein, dass sie Annie Leibovitz da hatten, bekannte Fotografin, der sie irgendwie jetzt so einen Prototyp von dem Pixel schon in die Hand gedrückt hatten und dann irgendwie so ein bisschen als, also jetzt machst du deine Fotos mit dem Telefon. Das hatte sowas von Apple Celebrity Story, so, also da hat man sich ganz klar irgendwie in dieser DNA orientiert. Ja, es hat nur leider nicht funktioniert, finde ich. Das Interview ging total in die Hose. Ja. Das war ein bisschen schade. Ich hätte da gerne ein schönes Interview gehabt, aber sie haben ja so Fragen gestellt, die wollten irgendwie so ein bisschen produktpositive Ansagen gehabt und das war halt, ich meine, wie man so als Künstler dann agiert, macht man halt substanziellere Aussagen, versucht man die zu machen über die ganze Geschichte und nicht über dieses spezielle Produkt. Und ja, das war so ein bisschen awkward. Ja, es wirkte so ein bisschen wie ein Kampf. Ja. Ich habe ja noch eine Meldung von der Seite gekriegt. Oh. Und zwar dieses Motion Sense Feature wird wohl teilweise auch für Spiele benutzt. Und wer hat natürlich eins der ersten Spiele gemacht? Us 2. Also die Monument Valley. Also jetzt dürfen wir aber doch nie wieder Spiele für Android machen. Ich weiß gar nicht, wie kommst du denn da drauf? Wie kommst du da drauf? Arcade Exclusive. Wieso? Ja, nee, sie haben ja auch damals für dieses Gear-Handy ein Spiel gemacht. Ein 3D-Spiel, was ich jetzt nicht besonders fand. Dieses Spiel heißt The Glade und sieht auch eher aus, nicht von den Farben, die Farben sind hübscher, aber sieht auch eher aus wie dieses Teil, was sie damals für Gear gemacht haben. Hm. Ja. Nun ja, nun denn. Kommen wir zurück zu Apple. Und zu den Punkt-Updates. Genau. Back to the macOS und the iOS. iOS ist mittlerweile auf 13.1.3 angekommen und macOS auf 10.15.0 Supplemental, was auch immer das bedeutet. Also die 13.1.3 sollten alle installieren. Das sind wichtige Bugfixes, die da so stattfinden. So zum Beispiel so Apple Watch kann man nicht pairen oder Bluetooth verbindet sich dann nicht oder Launch Performance für Game Center Spiele. Vielleicht ist das auch mein Spielstand-Geschichte an der Stelle noch. Oder so, wenn es halt nicht klingelt bei einem Incoming Call, ist es halt auch nicht so dolle. Gell? Insofern, für den mal. So, und zwar ganz wichtig, die 13.1x-Updates ruhig alle direkt installieren. 13.2 wiederum, da kommen neue Features. Wartet doch auch wieder auf die 13.2.1 oder sowas, ja, falls das kommt. Nicht jetzt einfach Auto-Updates anmachen und denken, das ist eine gute Idee. Sie haben es auch allen Ernstes wieder geschafft, einen Daylight Savings Time Bug einzubauen in die Health App. Nice. Ja. Nice. Ach Gott. Ja. Und natürlich jedes Mal, wenn ich das. Entschuldigung. Ja, nur natürlich auch das Security Update. Das war schon. Gibt ja auch ein paar wichtige. Jedes Mal, wenn ich Kalender sage, dann lobe ich immer Apple Kalender Integration und überhaupt das ganze Handling von Kalender und Zeitzonen und Dates und so, weil Apple, die haben das gelöst. Sage ich dann immer. Behaupte ich dann immer. Und Apple straft mich dann wieder Lügen. Tja. Naja, aber nur weil die Health App plötzlich keine Daten mehr speichern kann, wenn Daylight Savings ist, hat das ja nichts mit dem Kalender zu tun. So. Das Mac-Update ist wirklich das Supplemental-Update. Mhm. Das ist ganz, also irgendwie, okay, die Versionsnummer bleibt bei null, aber es das heißt Supplemental und ist eigentlich auch relativ wichtig. Also würde ich euch auch ans Herz legen, das zu installieren, falls ihr denn überhaupt Catalina installiert habt. Was ich ja leider feststellen musste, dass mein Vater das gedrückt hat, weil es im System Preferences aufgetaucht ist. Ja. Und der nutzt noch 32-Bit-Apps, also habe ich jetzt ein Downgrade-Orgie vor mir, das wird ein bisschen Spaß. Aber da kriegt man doch so extra einen Alert mit, diese Apps kannst du nicht mehr benutzen, wenn du jetzt diesen Knopf drückst. Echt? Bist du dir sicher? Also ich habe den bekommen. Okay, ich weiß nicht genau, ob er den auch bekommen hat an der Stelle, aber er hat auf alle Fälle, in den Preferences taucht ja so großer Button auf, macht es doch, anstatt dass es nur in dem App Store ist wenigstens. Ja. Und das finde ich gerade mit dieser Geschichte, dass so viele Apps kaputt gehen können oder nicht benutzt werden können, finde ich schon ein bisschen perfide auch. Ja. Er hat ein Time Machine Backup und ich bin demnächst auch mal da, das ist ja von Vorteil, aber irgendwie, das, ich finde es schon nicht okay. Nee. Da finde ich es echt nicht okay. Also nicht zufällig darauf. Es gibt auch einen Switch, den könnt ihr machen, den solltet ihr vielleicht auch sogar machen. Auf der Kommandozeile könnt ihr euch dieses Update mal ausschalten, dass es da nicht auftaucht. Also gerade wenn ihr Verwandte habt, die ihr da auch nicht installiert haben wollt, an der Stelle könnt ihr mit dem mit sudo systemupdate --ignore und in Anführungszeichen macOS leer Catalina könnt ihr das verhindern, dass es auftaucht. So. Aber Supplemental Update installieren, wenn ihr Catalina schon absichtlich installiert habt. Ja. Wir hatten gerade schon, iOS ist jetzt auf 13.1.3, nur das tvOS, das ja mehr oder weniger auch iOS ist, das hängt immer noch auf 13.0. Ja, das wundert mich komplett. So, warum gibt es da keine Updates? Das sind ja ähnliche, also da kaufe ich auch Dinge ein und überhaupt und so dolle ist es auch nicht, aber anscheinend ist tvOS da so, gibt es die Updates nicht. Fällt ein bisschen hinten runter gerade. Hm? Ich weiß nicht, habt ihr aktuell einen aktiven tvOS am Start? Ja. Wir gucken im Moment gekauften iTunes-Content noch wieder und was sie. Die haben im Interface ja einiges geändert und ich bin so ein bisschen, ich habe diesen Rant noch nicht abgesetzt, den wollte ich hier nochmal loswerden, weil einerseits können sie jetzt ja so Picture-in-Picture. Ja. Ja, könnte man ja denken, ist ganz nett. Das Problem ist, wie sie es anbieten ist, während man eine Sendung guckt, wenn man dann mal so hintippt auf die Remote, dann ist es ja inzwischen so, dass nicht mehr automatisch gleich losgespult werden kann. Das haben sie wohl gemacht, weil zu viel aus Versehen gespult wird. Das ist ein bisschen nervig. Man muss immer auch Pause drücken, damit man spulen kann. Man kann nicht nur drauf tippen. Ja. Das ist ein bisschen nervig. Aber was denn passiert, wenn man drauf tippt, ist, dass unten in der Mitte ist ein rundes Symbol, das so aussieht wie so Picture in Picture. Aber da das kein Touchscreen ist, kann man da ja nicht wirklich gut draufklicken. Ausgewählt ist es auch nicht. Und es hat mich ungelogen 10 Minuten gebraucht, um rauszufinden, wie ich denn das auslöse. Annalena wäre fast wahnsinnig geworden, weil wir wollten einfach die Sendung gucken, aber ich konnte nicht rausfinden, wie das vielleicht geht. Und man muss halt nach oben wischen nochmal dann. Also oder nach unten? Nach unten klappt die obere Leiste auf, insofern ist nach oben die untere Leiste. Genau. Ja, aber man muss erst tappen und dann nach oben wischen und dann erscheint es so wobblig, wie es denn so ist und dann muss man nochmal drücken, dann kommt man in den Picture-in-Picture-Modus, aber ich habe halt echt versucht, da irgendwas zu machen, zu drücken und zu wischen. Man muss wirklich ziemlich genau nach oben wischen, so diagonal wischen oder so hilft auch nicht und es ist halt überhaupt nicht erkennbar, plus dieses runde Icon stört wirklich das Bild. Es ist wirklich so ganz mittig unten. Nicht jetzt irgendwie in der Ecke, sonst irgendwas, sondern mittig über der Zeitleiste. Das heißt, wenn man nur mal kurz tappen will, um zu sehen, wie lang geht's denn noch, was ich gerne mal mache, dann hat man auch dieses nervige Symbol da am Start. Und falls ihr es nicht wisst, wenn man noch ein zweites Mal tippt, dann ändern sich die Uhrzeitenangaben und zwar auf Echtzeit von Laufzeit. Oh. Also diese Uhrzeit, die da unten steht, ich habe das mal entdeckt, weil ich mir gedacht habe, was soll denn hier 2030? So lange dauert. Das ist dann die wann, Uhrzeit, die Echtzeit, wann es vorbei ist. Das ist gar nicht so schlecht. Ist natürlich ein Feature, das nur zufällig, also weiß ich nicht genau, wer das kennt. Ich habe mich aufregen müssen, weil ich will auch nur die Uhr, was ist denn hier? Wieso ist denn der kaputt? Bis ich mal die Korrelation geschafft habe, dass es das mit der Uhrzeit zu tun hat, wirklich, und absolute Uhrzeiten sind, ist auch ganz interessant. Und was an der Navigation insgesamt halt ein bisschen kaputt ist jetzt auch, ist, wenn man jetzt Menü drückt in der Sendung, dann bekommt man die Zusammenfassung, die früher oben mit rausgekommen ist. Also wenn man früher nach unten gewischt hat, kam von oben rein nicht nur dieses Menü, wo man Zeug umstellen kann, sondern auch die Information, hey, das ist gerade Sendung XY und die Folge und so weiter. Und das kommt jetzt beim ersten Drücken auf Menü unten. Okay. Und das ist so ein bisschen seltsam, weil also diese Information findet man kaum. Zweitens, man will dann von den angebotenen Menüpunkten nur einen, weil es gibt dann zwei Menüpunkte, die man da auswählen kann. Also wenn man nochmal Menü drückt, kommt man eins zurück, wo auch immer man hergekommen ist. Wenn man aber eine der Optionen auswählt, dann kann man entweder Resume from Beginning machen an der Stelle, was ich so komplett sinnlos finde, weil dafür kann ich spulen oder sonst irgendwas. Also das will ich an der Stelle nicht. Das will ich, wenn ich reinkomme, will ich es entscheiden, ob ich weiter gucken will oder am Anfang. Aber so, okay, jetzt nochmal vom Anfang gucken, das ist wirklich keine häufig genutzte Option. Und die zweite ist dann so andere Episoden. Das ist eigentlich interessant. So, die findet man aber an der Stelle. Da muss man erst Menü drücken, um die anderen Episoden zu drücken. Was sehr interessant ist, weil es ist auch schwieriger geworden, andere Episoden anzusteuern, weil je nachdem, ob man jetzt in der Apple TV-App eine Sendung startet oder aus der iTunes-App, so, weil die gibt es ja immer auch immer noch für die gekauften Geschichten, verhält sich das unterschiedlich. Und zwar sowohl, wie man denn zur nächsten Folge kommt, als auch, ob es jetzt Autoplay gibt. Jetzt gibt es inzwischen auch Autoplay mit dem neuen tvOS, was ich ja schon auch positiv finde. Das Problem ist aber, sie haben ihren eigenen Content wieder nicht im Griff. Wir haben ein bisschen Game of Thrones geguckt und der Game of Thrones, ein paar Staffeln haben hinten dran halt Bonus-Content. Und mit dem Bonus-Content kommst du dann nicht zu dem Skip zur nächsten Episode. Nee. Weil das ist doch zu lange hinten und die haben keine Zusatzinformationen, dass jetzt die Folge schon aus ist, so wie Netflix. Und dann muss man entweder nach hinten spulen und abzuwarten oder man muss komplett irgendwie wieder zurückgehen und eine andere Episode auswählen an der Stelle per Hand. Was in dem übergeordneten Interface mit dem Watch Next Interface wieder nicht geht. Weil Watch Next meint ja zu wissen, welche Episode du gerade guckst. Ach, das heißt, wenn du zu weit zurückgehst, gehst du wieder auf die eigene Episode. Plus nach wie vor diese Geschichte, dass Apple nicht im Griff hat, wenn du was angeguckt hast, dass die Interfaces, alle anderen Interfaces auch wissen sollten, dass du es angeguckt hast. So. Also das updatet nach wie vor mit ein paar Sekunden Verzögerung, wenn du wieder Screens zurückkommst. Also insgesamt, nichts ist wirklich besser geworden an der Stelle, alles ein bisschen anders. Ich kann mich da noch schnell anschließen. Bei mir ist das Setup ja so, dass ich meinen HomePod quasi als Speaker für den Apple TV verwende. Wo man jetzt denken würde, das sind zwei Produkte der gleichen Firma, die sollten zusammen relativ gut funktionieren, Pustekuchen. In der Vergangenheit war es ja auch schon immer so, dass die Interface-Sounds zum Beispiel halt nicht funktionieren, weil das ja alles nur über AirPlay funktioniert und okay, geschenkt. Jetzt haben sie das Audio Selection Interface, also das, auf welchem Audiogerät gebe ich wieder, haben sie ja verlagert von, man musste komplett runter ins Hauptmenü und dann da lange Play-Taste drücken, um diesen Auswahldialog zu bekommen, haben sie es jetzt in dieses Control Center verlagert, dass man überall auch aus Apps aufrufen kann mit lange TV-Taste drücken. Und dann kann man da auf dieses Airplay-Symbol gehen. Das Problem ist allerdings, dass sie es geschafft haben, dass die Lautstärkekontrolle jetzt nicht mehr funktioniert, die vorher funktioniert hat. Das heißt, früher konnte man halt einfach gucken und lauter und leiser machen. Das geht jetzt nicht mehr. Das geht jetzt nur noch, wenn du in dieses Menü reingehst, wo du auch auswählst, wo du wiedergibst. Da kannst du lauter und leiser machen. Es ist allerdings das Problem, wenn du in dieses Menü reingehst, dann hält automatisch das an, was du gerade spielst. Das heißt, du darfst dann blind Anführungszeichen lauter und leiser machen und kommst dann wieder zurück und dann passt es immer noch nicht. Der einzige Workaround ist, auf deinem Telefon lauter und leiser zu machen. Das funktioniert noch. Weil du auf deinem Telefon ja auch die Targets einstellen kannst. Genau. Dieses komische, konvolute Menü von, also wenn du auf diesen im Control Center auf den Player drückst, dann hast du ja für alle deine Entitäten, die irgendwie was abspielen können, praktisch so eine komische implizite Selektion. Da kannst du praktisch sagen, okay, ich wähle jetzt meinen Homepoint aus, dann steuern die Lautstärketasten vom Telefon den Homepoint-Sound, während man die Fernseh guckt. Genau. Ist auch ein bisschen schräg. Und die Uhr macht das auch so und alles ist so ein bisschen, ist also ein bisschen kompliziert. Und auf dem noch, weiß nicht, ob du es schon mal benutzt hast, aber auf dem Apple TV, wenn du Menü lange gedrückt hältst, kriegst du auch genau dieses Menü. Dieses steuere mal alle deine Entitäten mit Steuerung fern. Und vielleicht kannst du da die Lautstärke-Regelung, vielleicht, also wenn du da umstellst anstatt AirPlay, vielleicht kannst du da, vielleicht geht es dann besser, weiß ich nicht. Okay, probier das mal aus. Also, ich komme dann immer nur aus Versehen hin. Kriege ich das überall oder kriege ich das nur im Hauptmenü? Nee, das kriegst du überall, wenn du Menü lange gedrückt hast, glaube ich. Da muss ich jetzt mal ausprobieren. Oder Doppeltap, Doppelklickmenü. Ich glaube, Doppelklickmenü. Ja, aber das macht doch die Multitasking. Oder Doppelklickfernseher noch. Nee, Doppelklickfernseher macht Multitasking. Doppelklickmenü. Ah. Also es gibt dieses Ding. Das sieht dann genauso aus, wie wenn du auf dem Control Center in dem Player-Ding lang gedrückt hättest. Man merkt, diese total simple Fernbedienung, die sie uns damals verkauft haben, die ist so ein bisschen überladen, was Funktionalität angeht. Ich meine, das ist halt auch noch, also wir haben es halt wirklich komplett verbockt, was die Entdeckbarkeit der Bedienung angeht. Und was da oben drauf kommt, wenn du wirklich den AirPlay, den HomePod als Sound verwendest und aber Third-Party-Apps verwendest, dann haut es dir jedes Mal den Ton weg, sobald die was dazu mischen, was in dem Interface oder in sowas gerne passiert. Also Netflix macht gerne mal irgendwie so ein Blum drauf oder so und dann hast du halt kurz keinen Ton, wenn du nicht gleichzeitig den Fernseherton hast oder du hast den Fernseherton, obwohl du nicht willst. Das also ist das Problem, okay. Also nur wenn wirklich Videocontent gespielt wird, geht es. Wenn du Airplay, selbst Airplay-Content geht, glaube ich nicht. Das ist wirklich so, wir hatten damals auch, ich war mal bei einem Kollegen zu Hause, der hatte auch dieses Setup und ich habe halt dann so, okay, alte Tanzvideos mal mit Airplay hinspielen, kam leider kein Sound aus dem AirPods, weil halt nicht alle nicht alle Abspieleinheiten und alle Tongenerationerzeuger wirklich diese Audioroute von dem HomePod benutzen, was auch scheiße ist. Ja. Naja. Das ist alles verbesserungsfähig, was uns auch gleich zum nächsten Thema bringt. Man hat nämlich auch WatchOS marginal verbessert. Da sind wir jetzt auf 6.0.1. Was ist denn da so passiert? Das ist schon ein bisschen länger her. Da ist, glaube ich, hauptsächlich diese Strom geht weg Bug behoben worden. So haben sie gesagt, so die Batterielaufzeit ist nicht mehr tragisch. Mickey und Minnie Maus waren stumm aus Versehen. Genau, das hat leider nicht die Zeit gesprochen, was ich ja sowieso ein fieses No-Go-Feature finde, aber kannst du schon machen. Stimmt, aber den muss man drauf tappen, gell? Das ist das andere. Das ist nicht bis zur 12:12 geläutet. Kalender-Complication hat mal nicht funktioniert und Display-Calibration-Data fand ich eines der absurdesten Geschichten, was auch immer das heißt, Loss of Display-Calibration-Data. Ist auch ein bisschen älter schon, das 6.0.1, aber auch da ist es eben nur ein Update nachgezogen und nicht 4 oder 5, wie jetzt auf iOS. Und was auch noch interessant ist, irgendwer hat geschrieben, dass es auch noch nicht für die Series 2 und 1 verfügbar ist, obwohl WatchOS 6 dafür kommen soll, laut Homepage. Achso, die 1, nicht die 0. Okay. Genau. 1 und 2 sollten es auch bekommen, kriegen es aber wohl nicht im Moment oder gibt es noch nicht. Ja. Da soll man eh mal durchblicken. Wir haben übrigens, diese sind die Versionsnummern. Wir haben 13.1.3 für iOS und iPadOS. die Nummern sind allein, aber die Bugfix-Nummern sind andere. Die Changelist ist ein bisschen anders. Dann haben wir 10.15.0 Supplemental für macOS. Wir haben die 13.0 für tvOS und wir haben die 6.0.1 für watchOS. Und der HomePod hat überhaupt kein Update bekommen, by the way. Also ein 13, wartet ja auf Frühling, glaube ich. Der hat aber ein 13er Update hat er schon bekommen, oder? Der ist schon auf 13 irgendwie. Er hat zumindest keins von den. Ich kann gerade nicht nachgucken, ich habe hier keine. Ich gucke mal in meiner Home-App. Das ist ja irgendwie auch total absurd, wie man guckt, was auf seinem HomePod passiert. Früher konnte man da irgendwo noch Update auch triggern. Das geht jetzt, glaube ich, auch nicht mehr ganz. Mein HomePod ist, das ist mir ein Rätsel, dieses Gerät inzwischen. Ist vor allem, was ich auch schlimm. Also mein HomePod ist auch noch auf Version 12.4. Mhm. Ich glaube, da gab es einfach noch gar kein Update für die HomePods. Ja. Und das, was mir immer noch ein Rätsel ist, wann mir die HomePod-Siri antwortet und wann nicht. Ich habe ihr gesagt, sie soll mir nicht antworten, aber das ist so ähnlich wie mit dem, dass man Safari verboten hat, dass man jemals Notifications von Webseiten haben will. Diese Dialoge kommen einfach. Ja, die kommt man nicht. Leise, Papa muss telefonieren. Genauso wirkungsvoll wie bei kleinen Kindern. Das wirkt dann 5 Minuten und dann... Ist auch eine gute Analogie, oder? Ist auch, die Sprachtechnologie ist auch noch in den Kinderschuhen. Ja, wenn der HomePod erst 12 ist, dann kann das schon sein, dass er ab und zu nicht folgt. Ja, aber wird er bald 13 im Frühling dann. Mal sehen. Oh Gott, HomePod in der Pubertät. Nein. Yes. Als letztes habe ich auf der Agenda noch ein Thema, das ja so ein bisschen auch als Sau durchs Dorf getrieben wurde diese Woche. Und zwar das Sherlocking von AstroPad / Luna Display. Und dass die jetzt quasi in diesem Presse auch in der Presseaufmerksamkeit eine neue Version veröffentlicht haben, die auch funktioniert zwischen zwei Macs. Das heißt, du kannst jetzt einen alten Mac als externes Display mit Software quasi für deinen neuen Mac verwenden. Sehr gut. Habe ich jetzt nämlich schon versucht, mit AirPlay Server zu machen im Moment, weil ich habe eben diesen Catalina Mac, der nur zum Testen ist und ansonsten ein geiles zweites Display auf meinem Schreibtisch wäre. Aber so mit normaler AirPlay-Größenordnung ist es halt zu blocky und nervig und MPEG-4 macht mir meine Schrift kaputt und so. Mal schauen, ob das Luna-Display vielleicht da eine gute Lösung ist. Kann man das vorstellen. Giovanni macht da bestimmt tolle Sachen. Und sie nennen das Mac-to-Mac-Mode sinnvollerweise. Und Support geht zurück bis Mountain Lion. Insofern. Sehr schön. Läuft. Gut, kommen wir zum Konsum. Da fangen wir an mit einem alten Bekannten, und zwar Vectronome, das jetzt auch auf iOS verfügbar ist. Ja. Hat es jemand von euch angeschaut? Damit hast du die News auch schon verkündet. Ich habe es nicht angeguckt. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die Controls sein werden. Mit Swipen vielleicht? Ja, schon. Du hast ja nur 4 Richtungen. Ich denke schon, dass du da einfach Swiperei und Gutes... Aber nicht Multiplayer. Kostet 5 Euro. Ich habe es mir auch nicht angeschaut, zu meiner Schande. Ja, also wir melden, das gibt es jetzt und vermerken als Hausaufgabe, sollten wir uns dann mal angucken. Ich werde es mir jetzt angucken. Es ist allerdings auch sehr frisch erschienen, sprich, es kam gestern, glaube ich, raus. Ja. Kostet $3.99 oder €4.49. Gut. Das ist ein Ist der Umrechnungskurs neu oder ist der schon eine Zeit lang so? Nee, der ist schon lang so und es ist krass, wie viel teurer das wirkt, 4,49 als 3,99, obwohl das nur 50 Cent sind. Ja, es wirkt wie doppelt fast so doppelt so viel. Naja, also es sind nicht 50 Cent, es sind 50 Einheiten Unterschied, was die Zahlen angeht. Ja, richtig. Ja. Nein, aber nein, ja, genau. Aber 3,99 wäre, oh, das ist aber ein günstiges Ding, 4,49 ist teuer. 4,49 ist 5 Euro. Ja, genau. Und 3,99 ist irgendwie $3 und ein bisschen was. 3 Euro. Und 5 Euro ist das Doppelte von 3 Euro und damit QED. Also, es ist 50 Cent. Wenn man das jetzt ganz naiv umrechnet von 3,99 Dollar in Euro, dann sind wir bei 3,58 Euro. Da vergisst man dann aber natürlich diverse Steuern und Kram. Insofern, ja. Was ich noch sagen wollte zu dem News. Die Apple Arcade Section hat eine Top Arcade Games This Week. Also anscheinend gibt es so eine Art Rangliste und sie tracken wohl, was du spielst, oder? Sonst könnten sie sowas ja kaum machen. Moment, wo steht das? Die obere Sektion heißt jetzt Top Arcade Games This Week, bei mir zumindest in Apple Arcade. Also hier steht Apple Arcade einfach... Und irgendwas, also sie kaufen es nicht zumindest als Rangliste. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich bin im Ami Arcade, du bist ja im Deutschen. Ja, das ist ja oft so, dass sie in dem einen erstmal was ausprobieren. Mhm. Ich würde es mir tatsächlich wünschen. Was ist denn da so? Erzähl mal. Da ist leider, ist es keine wirkliche Rangliste, weil es so ein iPad-Ding ist. Deshalb ist es praktisch so von, also zwei Spalten. Und Oceanhorn 2, Skate City, Sonic Racing, Hot Lava, Pilgrims, Redout Space Assault, Shinsekai Into the Depths, Frogger in Toy Town, Rayman Mini, What the Golf, Super Impossible Road, Cat Quest, Sayonara Wild Hearts Assemble with Care, Lego Brawls, Outlanders, das ist nur die Top-Liste jetzt gerade, das ist fast das komplette Sortiment, Speed Demons, Neo Cab, Mini Motorways, Overland. Und von der Reihenfolge her ist es Oceanhorn, Skate City, Sony Racing, Hot Lava, weil so funktioniert die Reihenfolge hier. Okay, ja. Ja, das wird sich alles noch einrütteln, glaube ich. Ich habe seit einer Woche nicht reingeguckt und jetzt bin ich total overwhelmed, von was es jetzt gerade schon wieder alles neu gibt. Ganz geschweige also von... Wenn man ganz unten klickt auf alle Spiele anzeigen, dann zeigt er auch die chronologischen Additionen an, was sehr praktisch ist, weil da kann man dann wirklich gucken, was ist neu. Es gibt was praktisch ist für was ist neu, aber was ganz schlecht ist dafür, dass es alphabetisch ist innerhalb dieser Kategorien. Weil ich dachte mal, ich hätte einen Weg, Spiele zu finden und das ist es halt auch nicht mehr dann. Es gibt also New Arrivals, wo quasi also die neuen Sachen Anführungszeichen drin sind. Aber ja, selbst das finde ich schon overwhelming, weil da sehe ich jetzt wieder so 10 neue Sachen, seit ich das letzte Mal reingeguckt habe und das ist irgendwie so Na gut, heute sind 4 gekommen. Ich muss sagen, wenn das so bleibt, 4 pro Woche, das fände ich in Ordnung. Okay. Ja, also mehr auf jeden Fall nicht. Ja. 4 ist irgendwie so, weiß ich nicht, sowas. 4 neue Spiele in der Woche konnte ich vorher auch prüfen, ob da eins dabei ist, was mir gefällt. Also als es noch kein Apple Arcade gab. Das fände ich ein Pacing, was in Ordnung ist für mich. Weil jetzt, wenn ich mir die 4 neuen angucke, da ist jetzt Ballistic Baseball in der Nachthaus, was auch immer das heißen soll, in der Nachthaus. Komische Übersetzung. In der Nachthaus. Ja. In der Nachthaus. Wer hat das übersetzt? Wo steht das? Schießt dem Fenster. Manifold Garden und Pac-Man Party Royale, da sehe ich 2 von denen könnten mich eventuell interessieren, eher 1. In der Nacht. Und dann ist es in Ordnung. Mhm. Ja. Da wir jetzt bei Apple Arcade sind, würde ich jetzt mal, weil ich habe es kurz reingeschrieben, Inmost nochmal erwähnen wollen, weil das haben wir noch nicht aufgeschrieben und der Marcel hat es angespielt und ist über das erste Level nicht hinausgekommen. Ha. Ja, was mir halt bei einigen Spielen aufgefallen ist, ist, die Steuerung ist nicht, also ich konnte es einfach nicht steuern. Inmost mit der Touch-Steuerung. Dom, du hast es mit Controller gespielt, das ging dann gut, oder? Genau, ich habe es mit Controller gespielt und es ist ein bisschen zäh, so. Man muss ein bisschen mit dieser Zähigkeit leben. Aber an sich, ich glaube, es spielt sich as intended, ist eine schöne Pixelgrafik und erzählt halt so eine relativ düstere Geschichte, so gefühlt, so eine tragende. Muss man mögen. Ist jetzt keine Killer-Rätsel, so, sondern eher so halt, man spielt es so dahin. Es kommt so ein bisschen Jump'n'Running, 2D, pixelig. Hübsch ist es. Ist aber hübsch gemacht, was die Pixel angeht, so auch und auch Audiostimmung. Aber spielt sich ein bisschen träge. So. Genau. Das ist so. Aber ist so geplant. Also das ist so, also ich glaube, das funktioniert wie soll und ist auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich es stimmungsmäßig noch durchspielen will, weil mich die Story jetzt nicht so reinzieht. Aber ich habe so zumindest mal ein paar Stunden angespielt. Auch schwierig von der Steuerung war Stella, was letzte Woche kam, oder Stella, wird aber nur mit einem L geschrieben. Da habe ich dann auch aufgehört, weil die Steuerung nicht funktioniert hat. Gut genug zumindest für mich, dass ich da zurechtkam. Ist in weiten Teilen ein Inside-Klon. UI und zumindest die ersten Level angeht, die Settings, was schon sehr befremdlich ist, dass Apple da locker Geld gibt, um sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob das dann im weiteren, späteren Spielverlauf ein Inside-Klon bleibt, aber ja, also zumindest der Anfang ist schon sehr, sehr angelehnt. Tja, jetzt bin ich ein bisschen gerade, habe ich den roten Faden in meiner Agenda verloren. Ja, dann machen wir doch einfach so weiter, oder? Machen wir jetzt doch einfach mit Tint weiter. Tint hatte ich ausprobiert und zwar auf Empfehlung hin von Twitter. Von Twitter? Von Roy Focke. Nein, nicht Roy Focke, dem habe ich Sachen empfohlen. Wer hat es mir empfohlen? Ja, werde ich gleich nachreichen. Tint ist ein relativ simples Puzzlespielchen, aber ein nettes. Genau, von Tweezer.at. Der hat es mir empfohlen. Nicht von dem ist das Spiel. Genau, also Tint ist ganz simpel. Kennt man auch tausendmal. Du hast ein rotes Objekt und es muss ins rote Ziel. Bloß was du halt hier machst, ist so Wasserfarben zu malen. Also ich ziehe von dem roten Klecks einen Strich, wie ich möchte, über den Bildschirm bis zum roten Ziel. Und wenn der währenddessen über eine gelbe Linie drüber fährt, dann wird der Fleck natürlich orange. Kennt man alles tausendmal. Was mir ganz gut gefallen hat, war, es ist relativ simpel umgesetzt, es ist nicht schwer, man kann es also einfach so zur Entspannung vor sich hinspielen und dieses Freiformzeichnen ist halt nett, was das Regeln angeht. Du hast halt viele Spiele in diese Richtung, die so Grid-basiert sind. Und das ist halt so Freiform, was es ganz nett macht. Offensichtlich, also ich habe die ersten 2 Kapitel oder 3 Kapitel gespielt. Offensichtlich ist es schwierig, mit dieser Basis interessante Puzzles zu machen. Und mit interessant meine ich knackigere. Aber da das alles so entspannend ist und du halt Freiform malst, ist es nicht so schlimm gewesen für mich. Hm. Also ich habe das gerne einfach so zwischendurch gespielt. Hm. Ich finde es halt auch super hübsch, echt. Also es ist so, so ein Wassermal-Zeichenprogramm könnte nicht netter sein. Und drumherum ist auch noch so, das sieht alles echt gut aus. Ich habe es mir runtergeladen, weil es so hübsch aussah. Hab's aber dann, ich wollte mir mal Zeit nehmen, mit Ruhe das zu spielen, wie es denn so ist. Freut mich, dass es dir so entspannt gefallen hat, dass man das einfach machen könnte. Ich denke mir auch so, gerade wie das auch läuft, so wie das Tutorial auch mal kurz durchkommt, ist es halt einfach auch nicht nervig. Nicht so, oh, du musst jetzt aber 27 Story-Elemente durchgucken. Nee, du machst halt eine Seite, dann kommt die nächste. Das lädt nicht, das hat keinen Stress, das ist nicht langsam, das ist nicht blöd. So. Da und Dom, will man das so Mandala-technisch machen. Genau, es ist halt auch beim Spielen nicht nervig. Und was ich mit nervig meine, ist, du musst halt nicht den Strich erst nach vorne, dann zurück, dann 2-mal links, dann wieder 5-mal nach rechts. Sondern du malst halt einfach deine Linie. Und dann klappt es vielleicht nicht, dann hast du noch eine andere Idee, malst du nochmal fertig. Also auch das, die Umsetzung, was wirklich, ja, was mir immer wichtig ist, sage ich ja auch immer, und was oft aber halt auch nicht gesehen wird, das Agieren mit dieser App macht Spaß. Oh, super. Man kann auch so, wenn man was gelöst hat, scheren, dann kommt dann so ein Polaroid hoch mit dem, wie man selber dieses gemalt hat, super schick. Das ist, glaube ich, was ich mit meinen Kindern ausprobiere, wenn ich dann mal Apple Arcade anfange. Genau. Also ich glaube jetzt gar nichts groß Besonderes, aber schön einfach mal für zwischendurch. Mhm. Und das hat man ja selten. Ja, ganz frisch reingekommen, vor einer Stunde ungefähr, ist ein Spiel, was ich ungefähr seit 5 Jahren anteasere, glaube ich. Und zwar Manifold Garden von William Chir ist jetzt erschienen, zeitgleich auch im Epic Store. Ich bin noch unsicher, ob man es mobile spielen möchte oder am Fernseher oder am Computer. Also ich würde schon den größten möglichen Schirm da bevorzugen, was ich bis jetzt davon gesehen habe. Die iOS-Version ist schon sehr pixelig, kantelig, muss man sagen. Auf dem Mac ist es noch nicht draußen. Ich hab da auch auf dem Mac ist es nicht draußen, das wundert mich total. Also ich kann jetzt nochmal gucken, aber ich habe gleichzeitig geguckt. Es kann sein, dass das jetzt auch noch nicht refreshed ist. Oder guckst du auf Epic? Apple Arcade. Ah, okay. Der Epic wird bloß die PC-Version sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ach so, Epic ist nicht Mac. Ich starte mal Catalina. Ja, in dem Fall gleich doppelt nicht, ja. Also es kann gut sein, dass das heute später noch kommt. Apple TV müsste auch dabei sein. Da kann ich nicht empfehlen. Das ist bestimmt Framerate-technisch nicht machbar. Ich muss sagen, soweit ich jetzt es gesehen habe, bis jetzt ist die Steuerung für so ein First-Person-Spiel okay. Wird man sehen, inwiefern da Geschicklichkeitspassagen drin sind oder nicht. So vom ersten Grundding erinnert es mich sehr an Antichambre. Also Antichamber. Was ja positiv ist, oder? Ja, ist positiv. Eine Sache, da muss man wissen, das meine ich jetzt nicht, was diese kreativen Höchstleistungen von Anti-Chamber angeht. Sondern also, mehr vom also Look. Die grafische Niederleistung. Nee, das nicht. Eigentlich ist es ist grafisch ganz interessant, weil es halt infinite Räume sind in dem Spiel, durch die du dich bewegst. Euklidische Geometrie. Hm. Genau. Aber was du halt tust, ist relativ ähnlich wie bei Anti-Chamber, indem du dich durch diese Räume bewegst. Was du dann halt machst, sind Würfel auf Knöpfe legen. Und du hast so eine Gravity-Mechanik, wo du die verschiedenen Richtungen der Schwerkraft ändern kannst. Die du kannst Beschreibung jede Seite des Würfels zum Boden machen. Ja. Sozusagen. Die Beschreibung im App Store sagt auch brav Escher-esque. Also das nicht mit A geschrieben, die Box sondern ist ge- das wobei das auch nett wäre. Ja. Also es ist auf dem Mac auch angekommen, jetzt nach dem Neustart. Ja, ich würde es ja lieber auf dem Mac spielen, aber das geht ja nicht. Du naja, siehst der Podcast gerade. Also ja, die Schatten sind extrem pixelig auf dem iPhone. Ja, es ist pixelig not in a good way, weil es gibt ja pixelig, gerade in dem Look ist es so ein ganz primitiver Polygon-Look, könnte man pixelig auch hinkriegen, dass es nicht schlimm aussieht. Hm. Ist aber schlimm. Eigentlich lebt dieser Look sehr von dem Cleanen. Mhm. Insofern, ja, mal sehen. Ich hatte noch nicht viel Zeit damit. Ich habe gerade mal die App gestartet und ein, zwei Probegänge gemacht, weil es so spät erst jetzt heute rauskam. Aber da wird noch einiges kommen an Kritik. Oder Lob. Ja. Oder beides. Kritisches Lob oder lobende Kritik. Was ich interessant finde, so Apple Arcade-technisch, ist tatsächlich, das ist so ein Spiel, wenn es vor 5 Jahren rausgekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich, hätten die Leute erstmal eine Woche drüber geredet. Und jetzt ist es halt eins von Tausenden. Ja. Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht von Vorteil, oder? Also, das wird nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie Anti-Chambert, oder? Ja, ganz. Also, von uns wahrscheinlich schon, aber. Ja, ich glaube, das wird ziemlich untergehen. Und als ich es damals kennengelernt habe, hätte ich gewettet, das ist eines dieser Spiele, wo alle drüber reden. So. Ja, aber es gibt eigentlich keine Spiele mehr, über die alle reden, oder? Oh Gott. Quark, quark. Kommen wir zum nächsten Spiel, worüber alle geredet haben. Nein, ich weiß es nicht. Bad North. Bad North ist, glaube ich, schon länger auf dem PC draußen und ist jetzt gelandet auf iOS. Dom, du hast glücklicherweise auch kurz mal reingeguckt. Wie beschreibt man denn das Genre? Was ist das denn? Das ist ja kein Tower Defense, oder doch? Es ist so ein bisschen RTS-Tower Defense-Mischung. Also man beschützt Inseln mit seinen Einheiten und man schickt seine Einheiten durch die Gegend. Wenn man die Einheiten durch die Gegend schickt, wird es ein bisschen verlangsamt, das Spiel ein bisschen. Das heißt, es ist nicht ganz RTS an der Stelle, weil man es voll komplett im Griff hat. Also Real-Time-Strategy-Game. Und es ist bisher relativ simpel, was es angeht. Ja. Und ein Roguelike dazu, was eigentlich ganz nett ist. Also man hat wie so ähnlich wie bei Faster Than Light so eine Karte, bei der man Leuten davon flieht in irgendeiner Form. Was da die Story genau ist, ist mir unklar. Ich habe noch nicht so lange, ich habe es nur kurz reingespielt, deshalb weiß ich nicht, was passiert, wenn man da gefressen wird von der Welle, die von hinten kommt. Ja. So, und es hat jeder Run ein bisschen anders, man kriegt andere Einheiten, also Roguelike halt an der Stelle auch. Bisher war das nicht besonders happig, die 3, 4 Inseln, die ich gespielt habe. Aber sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen. Habe ich auf dem iPad Pro gespielt, so mit der Größe auch. Also vielleicht kann man es auf dem iPhone auch ganz gut spielen, weil man kann zoomen und drehen. Also kann ich mir auch vorstellen, dass es auf dem iPhone ganz gut funktioniert. Aber bei Spielen mag ich immer gern viel sehen. Deshalb mache ich das auf dem großen iPad Pro. Deswegen bin ich ein bisschen, ja, vielleicht Ausnahme da. Tja. Also ich finde, es sieht super hübsch aus. Ich habe bislang auch Spaß dran gehabt. Aber wenn ich jetzt auf Kampagne 1 drücke, mein Ladeslot kommt, Fehler beim Laden der Daten Kampagne 1. Cool. Und das ist mal krass. Nicht gut. Ja. Aber ansonsten, also mir hast hat du es vielleicht viel Spaß das gemacht. iPhone ausgeschaltet, als es gerade am Speichern war? Du Troll. Ja, dieses Symbol aufgeleuchtet. Dieses Symbol müssen wir machen, oder? Ja. Apple Arcade müsste das einführen jetzt. Wenn sich der Apfel dreht, bitte ihr Gerät nicht ausschalten. Also jetzt bin ich enttäuscht. Weil das sieht geil. Wirklich süß aus, weil das ist halt so alles so mini, so eine Mini-Insel, wo dann deine Mini-Leute hat sind. So Sandkasten. Also Mini-Bogen schützt sich andere. Hat so das Gefühl, ne? Also als Erklärung insgesamt, der Stil ist einerseits eine sehr schöne Tuschezeichnung außenrum, so mit Karten und Upgrades und so weiter, so farbige Tuschezeichnung. Und innen drin im Spiel selber ist es dann mehr oder weniger so eine Miniatur, bisschen Low-Poly, Cell-Shading mit Outlines, aber ganz putzige Figürchen. Also so eine Einheitengeschichte ist ungefähr so 9. Also man hat so 9 kleine Menschgüsse, die dann da ihre Bogen schießen oder ihre Schilder hochhalten oder sowas. Also das ist auch wirklich, macht Spaß zuzugucken, wie sich der Kampf so entwickelt. Und jetzt sehe ich gerade in der Oberkarte, morpht auch dann die Ziellandschaft da. Oh, ich habe ein bisschen Angst vor. Sieht aber in der Tuschezeichnung auch, haben sie echt, also sehr hübsch. Es ist einfach sehr hübsch. Tja. Eins dieser vom Aussterben bedrohten iOS-Page-Spiele, den ich in Apple Arcade. Ja, aber ganz interessant. Also ja, ich denke, diese Sachen sterben halt nicht aus, die Ports. Das wird eigentlich die neue Paid-Kategorie. Ja. Tatsächlich. Da magst du recht haben. Ja, ich habe auch noch was. Und zwar habe ich meinen Apple App Store Neuseeland Account mal wieder reaktiviert, weil es gibt jetzt Minecraft Earth in der Early Access Phase sozusagen in Neuseeland und noch ein anderes Land, Soft was ich Launch. Vergessen habe. So soft launch ich, genau. Und ich konnte natürlich nicht widerstehen und musste gleich ausprobieren, ob man dann in Berlin davon auch schon was sieht. Und ja, wenn man dann das runtergeladen hat aus dem Neuseeland Store, dann funktioniert das tatsächlich so, wie es halt funktioniert gerade. Sprich, man kann so auf einer Pokémon Go-esken Karte rumlaufen und lustig Ressourcen sammeln. Also so die üblichen Minecraft-Sachen, sprich verschiedene Steinsorten, Holzsorten. Lustigerweise auch Hühner, Kühe und Schweine, was du ja im originalen Minecraft nicht kannst, dass du die Tiere einfach so sammelst, sondern da musst du sie immer umbringen erst und sammelst dann ihr Fleisch und ihre Federn und sowas. Hier kann man die Mobs tatsächlich als Ganzes fangen. Ja, und halt auch so seltenere Sachen wie Redstone und Blumen und Kram kann man sich auf der Karte ersammeln. Mit diesen Ressourcen kann man dann eigene Dinge bauen, auf sogenannten Buildplates, die man dann irgendwo in einem Raum oder draußen im Freien quasi hinstellen kann und da dann zusammen mit Freunden irgendwelche lustigen Bauwerke machen kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber so insgesamt kann ich mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Erfolg wird. Es sieht soweit schon ganz gut aus. Es ist sehr süß gemacht. Wenn er feststellt, dass du mit der Bahn fährst, dann sitzt du plötzlich so in einem kleinen Minecart drin und kannst keine Ressourcen mehr sammeln, weil sie sagen, wenn du fährst, dann darfst du nicht. Und ja, ansonsten macht Spaß. Es sind noch ein paar Funktionen nicht drin. Also so Challenges zum Beispiel haben sie noch nicht implementiert. Die sind noch under Construction. Aber man kann da auf jeden Fall schon mal reingucken, wenn man einen Account hat. Man darf sich halt noch nicht zu viel versprechen. Der Store ist auch noch nicht online. Also man kann auch noch keine Schlumpfbären kaufen, wenn man dann unbedingt möchte. Mit den Schlumpfbären kann man übrigens neue Buildplates kaufen dann später. Ja, aber so insgesamt macht es einen sehr guten, aufgeräumten Eindruck. Und auch gerade im Vergleich mit dem Harry Potter-Ding, das letztens kam, ist es einfach viel klarer, um was es geht, was man tun soll und hat nicht irgendwie 20 verschiedene Subsysteme, die alle deine Aufmerksamkeit wollen. Ja. Und wenn man nicht in Neuseeland lebt, dann kann man ja das neue Minecraft-Spiel von Ravensburger sich holen. Okay, was ist das neue Minecraft-Spiel von Ravensburger? Ich weiß nicht, es ist ja jetzt bald Brettspielmesse in Essen und da wird Ravensburger ein Minecraft-Spiel vorstellen. Aha. Mehr weiß ich auch gar nicht drüber. Ich habe jetzt noch einen Instant-Nachklapp. Manifold Garden wurde hier gerade gestartet auf meinem iMac. Und auch da ist es durchaus so, dass man mit den Settings einstellen muss, damit es irgendwie taugt. Und es ist ein bisschen nervig, wenn man ein bisschen rumfiddeln muss, bis es irgendwie flüssig läuft. Aber dann kann es flüssig laufen. Und die andere Geschichte ist, da hat es Controller-Support. Und zwar selbst den Apple MFI-Controller, den ich hier benutze. Naja, aber dann kann es ja vielleicht eventuell sein, dass Controller-Support doch da ist und das kleine Symbol einfach nicht eingeblendet war. Nein. Kann natürlich auch sein, ja. Aber wenn es auf iOS keine gute Framerate hat, dann hilft es halt auch. Doch, die Framerate ist gut, die optische Qualität ist nicht so gut. Ach so, okay, gut. Es ist halt sehr kantig. Es ist muss relativ viel runterstellen, dass es flüssig läuft. Also insofern, ist man nur mit diesen, wie bei den PC-Spielen ja eigentlich immer dann mit so Systemeinstellungen etwas frustriert, weil man irgendwie komische Trade-offs machen muss, obwohl das eben nur so ein Outline-Game ist. Das, mal schauen. Ja, ich glaube, da macht wirklich dieser infinite Raum die großen Probleme. Was übrigens total in die Hose gegangen ist, ist das Icon von dem Spiel. Weil da erkennt man nichts drauf. Stimmt. Das ist einfach so ein. Ja, da wusste ich auch nicht, was das sein soll. Da will das Auge irgendwas draus machen und sieht dann Löwenköpfe und Zeug, aber es ist nicht schön. Und es ist total lustig, weil die UI ist, was ja selten passiert, wirklich sehr, sehr hübsch. Also auch die Schriftarten, die gewählt wurden und so. Das ist sehr toll, aber das haben sie nicht geschafft. Seufz. Gut, wo wir jetzt den Nachklapp quasi schon so ein bisschen angegangen sind, kommen wir auch zum Rest. Und da geht es erstmal um Apple Arcade-Spiele und Audio-Weichen und Podcast-Hören nebenbei. Was ist denn da vorgefallen? Der Herr Wagner ist natürlich wieder unzufrieden, wie er mit allem unzufrieden ist. Und eine Sache, die mich halt aufgeregt hat, war, ich höre im Moment Game of Thrones als Audible und ich meine, es ist ja ideal, dann nebenher mal so ein bisschen sowas wie Grindstone zum Beispiel zu spielen, weil da muss man jetzt passt auch so ganz gut, aber so, also man kann zuhören und so ein bisschen sowas spielen nebenher oder auch Where the Cards Fall, so mal ein Rätsel spielen und dann eben diese komischen Story-Szenen über einen ergehen lassen, ohne dass man zuhören muss. Wenn keine verbale Geschichte passiert, könnte man ja machen und dann habe ich das halt in das Internet geblökt und dann hat halt ein Grindstone-Entwickler geschrieben, ein Where the Cards Fall-Entwickler war das, glaube ich sogar, ja? Der hat geschrieben, ist Absicht. So, und der Grindstone-Entwickler hat aber geschrieben, bei uns ist es ein Bug. Und der Grindstone-Entwickler hat es gefixt es freut mich sehr, deshalb spiele ich jetzt ab und zu Grindstone, während ich Zeug höre. Und der Where the Cards Fall geschieht ist, wir finden, das muss immersive sein und man muss halt sich ein bisschen auf dieses Werk einlassen. Und kann man so machen. Also gerade wenn die so viel sie haben ja auch diese Idee, dass diese Zwischenszene und diese Coming-of-Age-Story wirklich eine gute ist, ich würde halt vielleicht trotzdem Rätsel durchspielen wollen, also ich find's die falsche Entscheidung für alle Spiele, dass du Audio-Pflicht ist, außer du hast jetzt sowas wie jetzt so ein Audio-Walk, wo es gar nicht anders geht, weil gerade wenn du auf dem Telefon spielst, ich habe das immer, auf dem Telefon höre ich irgendwas und mache ich irgendwas und ich will zumindest Play drücken können, nachdem mir das Spiel einmal dieses Audio weggenommen hat. Das ist das Mindeste, was ich haben will. Ja. Diese Bevormundung ansonsten führt halt zu noch weniger Appreciation von meiner Seite. Ich oute mich jetzt da als Noob. Das geht nicht mehr? Das ging doch mal immer, dass du auch bei Main-Dingsbums, auch wenn das Spiel so dir das Audio weggenommen hat, dass du dann auf Play gedrückt hast und dann hast du deinen Podcast gehabt und das Audio vom Spiel war halt einfach komplett weg. Es hängt immer von Spiel ab und du musst in irgendeiner Form ja praktisch beim Spiel auch, du musst ja starten im Podcast wieder. Kannst die Route übernehmen. Und wenn du dann Pause machst und dann was playst und dann das Spiel aber wieder aktiv wird, dann nimmt sich die Route dann zurück, wenn es will. Also wenn du runterswipest und den Control Center dann auf Play drückst oder wenn du mit dem Ohrklicker Play drückst. Und dann nimmt sich das Spiel wieder den Audio das ist aber zurück. Neu, meiner Meinung nach. Du konntest mal mit dem Uhrklicker oder mit so externen Play schalten, zumindest für die Zeit, wo du dann gespielt hast, das Spiel überstimmen. Kommt drauf an, wie das Spiel so drauf war. Also das du konntest es schon immer kaputt konfigurieren, dass das Spiel ist immer aktiv, also selbst das zurückgenommen hat, aber da musstest du ein bisschen was für tun. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert jetzt an der Stelle auch. Aber es gibt definitiv eine Art und Weise, wie du die Audio-Route einstellen kannst, dass wenn du einen Soundeffekt spielst, sofort alles andere abgeschaltet wird auch. Ja. So. Also selbst ein Soundeffekt langt dann schon. Ja. So, und wie gesagt, die finden das halt absichtlich. Die finden das gut, ich finde das gar nicht gut. Ja. Ja, Martin? Ja, ich denke nur gerade darüber nach, wie wir damals diese Entscheidung für Carcassonne getroffen haben und dann halt irgendwann auch gesagt haben, okay, wir haben hier dieses Gitarrengedudel im Hintergrund, das ist die ersten 50 Stunden bestimmt okay und dann möchte man vielleicht was anderes hören. Ich muss auch sagen, ich habe kurz darüber gedacht, ob es wirklich so ein iOS-Bug ist und es vielleicht auch nicht mehr geht und habe dann auch nochmal, Lost Cities aufgemacht und habe dann gesehen, dass es zwar von der Auflösung her ein bisschen einen kleinen Bug hat oben, aber es zumindest nicht das Audio wegschneidet, also dass wir es trotzdem noch richtig gemacht haben. Die Soundeffekte kommen durch, aber mein Audio kann auch noch, also es geht schon auch noch. Es ist nicht eine iOS, also, hat was kaputt gemacht, Entscheidung. Ja. Also es gab mal eine Unity-Version, die automatisch das Audio ausgeschaltet hat, obwohl du es in Unity, also es war halt ein Bug in Unity. Das wird sicherlich einige Spiele falsch konfiguriert haben. Ich glaube, du konntest aber dann wieder, also das, was Tobi gerade gemeint hat, dann wieder einschalten. Also ich bin ein bisschen zerrissen, weil ich verstehe dieses Bedürfnis, oh, man hat hier so eine Art Kunstwerk gemacht und das muss in seiner Reinheit passieren. Und je länger ich auch in dem Bereich arbeite, umso mehr denke ich, ja, aber warum soll ich denn entscheiden, wie die Leute mein Werk konsumieren? Bravo, sehe ich und, genauso. Beim Mobile möchte ich halt doppelt dafür werben, weil 80% aller Leute oder 90% spielen eh komplett ohne Ton auf Mobile. Deswegen darauf zu insistieren, da muss jetzt mein Ton gespielt werden, finde ich schon sehr frech. Und vor allem, das ist halt ein Telefon, weißt du, die wissen nicht, in welcher Lage ich gerade bin, wo ich das spiele und so weiter. Wenn ich wirklich sage, okay, das muss die größte immersive Erfahrung sein, die es jemals gab, dann mache ich es entweder nicht fürs Telefon oder ich mache ein Spiel, was auf ein Telefon zugeschnitten ist. Ja, man kann auch darüber diskutieren, ob das im Zuge von Tod des Autors nicht sowieso eine Vorstellung ist, die sich so ein bisschen in der Moderne überlebt hat. Aber ja, das führt dann in andere Regionen. Also es ist so, ich respektiere eigentlich beide Entscheidungen. Ich nehme da mal als Beispiel Celeste und Cuphead. Ja, also Cuphead ist scheiß schwer und Celeste ist scheiß schwer und Cuphead hat gesagt, ich bin halt scheiß schwer, leb damit oder spiel mich nicht und Celeste hat gesagt, ich bin scheiß schwer, hier hast du den Assist Mode, jeder kann dieses Spiel und darf dieses Spiel spielen, selbst wenn du überhaupt nichts machen kannst. Ja. Und beides auf seine Art und Weise funktioniert. In dem Fall, in dem speziellen Fall von Where Cards Fall, ist es halt eher, ich ärgere meinen Nutzer, ohne dass ich irgendeinen Gewinn gebe. Also es ist halt einfach so eine Einschränkung, in wie ich dieses Kunstwerk partizipiere. Ja. Und das ist halt fraglich aus meiner Sicht. Ja, ich finde, es ist schön und gut, einen idealen Modus für ein Kunstwerk anzubieten oder vorzuschlagen, aber das dann erzwingen zu wollen, ist einfach versnobbt und hochnäsig. Ich bin da ein großer Fan von, ich glaube, John Cage, der gesagt hat, schenkt meiner Musik nicht mehr Beachtung als einem Stuhl, der im Zimmer rumsteht. Und das finde ich super. Du kannst es anbieten und wenn es geil ist, wird es Leute in seinen Bann schlagen und dann werden sie es auch so immersiv, sie können oder wollen, rezipieren wollen. Aber dann zu sagen, du willst noch Podcast? Nein, you're playing it wrong. Das ist nicht meins. Ja, bei Where Cards Fall hätte ich mir ja sogar gewünscht, dass die Szenen beschleunigbar oder skippbar sind. Aber da ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, da kann ich noch verstehen, wo sie sagen, nee, das wollen wir nicht, du musst dir das angucken, weil das wichtig ist für das Spiel. Aber ja, bei der Musik hört es dann auch auf. Und ich denke, es gibt fast immer eine Route, die Game Designer gehen können, die in der Integrität ihres Werkes haben wollen. Und zwar die Defaults halt so zu setzen, dass es möglichst optimal so gespielt wird, wie die Vision des Entwicklers ist, aber dann halt die Möglichkeiten zu bieten. Ja, ich meine, das sieht man ja auch an Spielen, die am Anfang halt dieses Best Enjoyed with Headphones oder so einblenden. Das ist ja was Ähnliches. An der Stelle sei nochmal erwähnt, dass es einen Video- und Audio-Podcast gibt, wo die Entwickler von Where the Gods Fall und sag schon, Grindstone. Happy. Quatschen, und zwar so eine Viertel, halbe Stunde am Ende dieser Episode über unter anderem auch das kurz. Sich ist es ja so, was sagen Entwickler denn zu Apple Arcade? Das ist ganz interessant. Ich habe das, wir verlinken das hier, sobald ich den Link rausfinde. Ich hatte das vertwitchert. Twitch. Tja. Als nächstes haben wir auf unserem Nachklapp nochmal was zu Brothers, A Tale of Two Sons. Ich habe das gespielt, weil Marcel das erwähnt hat. Ja. Irgendwie spiele ich alles, was Marcel erwähnt. Ich wollte nochmal bestätigen, zum einen, dass es sich anfühlt wie ein Singleplayer von A Way Out, von der Spielmechanik her. Dass es sehr viel Brainfuck ist, auch für langjährige Konsolenbenutzer, finde ich, mit den zwei Sticks. Und ich bewundere Marcel, dass er da jetzt entspannt da durchkam. Wenn ich die zwei Brüder auf der falschen Seite hatte, bin ich sowas von in die falsche Richtung gelaufen und war sehr froh, dass das Spiel selber zumindest ein wenig Penalty hat, so im Sinne von, wir fallen dann runter oder machen doofe Dinge, sondern das ging schon. Die Storyline selber ist schon ein bisschen harter Tobak, finde ich so. Ist zwar ein bisschen simpel auch, aber die hat schon so komische Momente und ich finde, der Making-of-Kommentar, der dabei ist, ich habe es interessanterweise in dem PlayStation Now-Abo gespielt. Weil ich habe das PlayStation Now Abo dann wieder gemacht, weil ich habe noch nichts genug Spiele, die ich nicht spielen kann. Ja. Aber so Brothers ist auch da mit drin und dann habe ich es halt da mitgenommen, weil ich wollte noch was anderes spielen. Doom wollte ich auch endlich irgendwann mal angespielt haben. So, deswegen habe ich das im PlayStation Now Abo gemacht. Und da ist zumindest ein Making-of-Kommentar drin und der Autor, also der der da spricht, der hat schon eine seltsame Art und Weise, Dinge auszudrücken, was er wegen Sprachbarriere so einen Hauch hat, glaube ich. Oder es ist halt schon auch eine sehr düstere, was der als Fun bezeichnet, da dreht es mir manchmal schon so ein bisschen so den Gamerhals um. So. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich fast lieber nicht geguckt. Echt, das hättest du lieber nicht geguckt. Ich fand es sehr, sehr interessant. Der hat auch mal auf einer Preisverleihung irgendwie eine ziemlich krasse Rede gehalten. Ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern. Also der ist bekannt schon dafür, dass er ein bisschen provoziert. Und ich fand auch einige Sachen, so Wegwerfbemerkungen, sehr seltsam. Ja. Ja, also er hat viele von den Seiteninteraktionen fand er funny und die waren halt einfach nur unpassend. So, ja, was weiß ich, es gibt ein Achievement dafür, wenn man irgendwie dem Mädel, das er spielt, den Basketball wegnimmt und wegschmeißt, so in den Brunnen runter. Und das ist dann, das findet er halt eine Fun-Interaction. So. Ich hätte das auch nicht verstanden. Und das ist so ein bisschen, ja, es ist interessant, dass man so, negative Achievements kann man ja damit reinmachen in irgendeiner Form, aber einige dieser Dinge sind halt so richtig so, aha, okay. Und dann erzählt er irgendwann mal später von seinem Upbringing und wie die Verbindung ist und dann wird es noch irgendwie härter, dann hast du das Gefühl, du hast irgendwie so eine Blechtrommel gelesen oder so. Ist so ein bisschen komisch. Ja, also okay. Kultur, ja, anstrengend auch. Das Spiel selber ist aber, also finde ich gut. Kann man durchspielen, okay. Macht Spaß, ist sehr hübsch gemacht. Und dauert auch nicht lang, also man kann es mal so... Dauert nicht lange, ist ab und zu ein bisschen unmotiviert, so zusammenhangslos, aber also die Übergänge sind so ein bisschen schräg, aber funktioniert alles ganz schick. Die Rätsel sind, wie man es ja gemeint hat, alle relativ einfach, wiederholen sich nicht zu sehr, nahezu gar nicht. Und ja, A Way Out mit jemand anders zusammen einmal durchspielen, finde ich, ist gehaltvoller, definitiv, aber so Brothers ist durchaus auch eine Empfehlung vom Spielen her. Ja. Gut. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende der Agenda angekommen mit einem Neuankömmling auf der PS4, über den wir ja auch schon gesprochen haben mehrfach, Outer Wilds. Ja, und da muss ich jetzt mal eine generelle Frage stellen, und zwar Ashtwin Project oder Ashtray Labyrinth. Darauf wird es hinauslaufen dieses Jahr, glaube ich, bei mir, was das Game of the Year angeht. Also Control oder Outer Wilds. Ja, also ich habe Outer Wilds. Es hat sich wirklich gelohnt, von allen Spoilern wegzubleiben. Und Dom, vielen, vielen Dank, dass du mir das erlaubt hast und nicht gedrängelt hast. Und auch vielen Dank für die Warnung, dass der Anfang des Spiels unerträglich ist. Ist er nämlich. Ich wollte ein paar Worte zu Outer Wilds sagen, um es mal zu verorten, damit Leute eine Kaufentscheidung für sich treffen können. Und zwar, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Titel und inwiefern sie mit Outer Wilds Verbindungen haben. Es hat mich sehr stark an Starseed Pilgrim erinnert, als ich damals mit Dom das gleichzeitig gespielt habe, weil das ein Spiel ist, wo du ganz viel von dir selbst entdeckst, herausentdeckst. Starseed Pilgrim ist allerdings viel obskurer, finde ich, als Outer Wilds. Dann an Minute hat es mich erinnert, wegen gewisser Mechaniken, aber auch wegen des Entdeckerteils. An ein The Witness mit einer Geschichte, die funktioniert und nicht einfach doofen Statuen, die rumhängen. und Rätseln, die halt weniger formalisiert sind. Also in The Witness ist ja ein sehr abstraktes, ist ja wie Mathematik. Wenn The Witness Mathematik ist, ist The Outer Wilds die Physik, würde ich sagen. Weil da gibt's ganz, also fast alle Rätsel sind auch Physikrätsel, wenn man das so, wenn man die überhaupt Rätsel nennen möchte. Outer Wilds beginnt sehr seltsam, weil du, weil das Spiel völlig anders erstmal wirkt, die erste halbe Stunde, als es dann später ist. Das Ding ist einfach für mich das optimale Entdeckungsspiel. Du machst eigentlich in dem Spiel fast nichts anderes, als zu entdecken, und zwar auf eine sehr wissenschaftliche Weise, lustigerweise. Also du gehst an Orte, schaust dir die an, und versuchst zu entschlüsseln, was passiert hier, warum ist das so, was ist denn, dann liest du ein paar Textbausteine, die das ein bisschen einordnen, weil ohne die würdest du es, glaube ich, vieles nicht verstehen, aber du bildest dir Hypothesen, du bildest dir überhaupt auch Ziele selber, was will ich denn so als nächstes erreichen. Insofern ist es auch ein bisschen das, was ich mir immer gewünscht hatte von Myst, oder was ich gedacht habe, Myst ist das eigentlich. Und Riven, der zweite Teil von Myst, war am ehesten noch so, da gab es ein oder zwei Elemente mit so einem Aha-Effekt. Das ist bei Outer Wilds ganz, ganz krass. Ja, und die Geschichte fand ich auch schon, es ist in dem Sinne eigentlich auch wirklich so ein richtiges, schönes Open-World-Spiel im Sinne von, du bist komplett frei. Es ist wirklich so, am Anfang weißt du nicht mal genau, was kannst du denn entdecken? So, was willst du denn entdecken? Dir wird nahezu nichts nahegelegt, bis du selber Dinge entdeckst. So. Und die Reihenfolge ist einfach wirklich komplett frei. Und das ist sehr schön gelöst, finde ich, an der Stelle. Und ich bin gespannt, wie lange wir noch drüber sprechen können, ohne zu spoilern. Es gibt auf jeden Fall zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch vorher sagen muss. Und zwar für Leute, die sich jetzt entschlossen haben, das Spiel sich zu holen und zu spielen. Und zwar, erstens, verbringt nicht so viel Zeit in der Start-Area, sondern versucht, die möglichst schnell abzuschließen. Hast du das gemacht, nachdem ich es dir gesagt habe, oder hast du dich nicht dran gehalten? Du hast mir den Tipp falsch gegeben. Du hast zwar gesagt, dass der Anfang scheiße ist, du hast aber nicht gesagt, dass ich den völlig skippen kann, dass der auch unwichtig ist. Das ist gut, wenn man da nochmal hin zurückkommt und sich das dann später genauer anguckt, weil es dann alles Sinn ergibt. Aber so ganz am Anfang ist es einfach überflüssig, fand ich. Genau. Und ich dachte, ich muss mich halt da durchkämpfen und dann wird das Spiel gut. So, und der zweite Tipp. Du kannst auch durchrauschen, ja. Keine Angst haben, was zu verpassen. Genau. Mein Originalzitat übrigens. Wo, wann? Meines Tipps an dich. Wann hast du das gesagt? Am Anfang. Im Podcast oder persönlich? Chat. Also, ja, genau, den Tipp hast du mir gegeben, als ich schon die Hälfte durch war. Und danach warst du schon durch. Ja, so, genau. Nicht früh genug. Okay. Genau. Der kam, also der war hilfreich, dann war er trotzdem hilfreich. Weil ich wusste, ich habe total Angst gehabt, dass ich was verpasse da am Anfang. Ja, eben, man hat das wirklich. Das, genau. Das ist ganz schlimm und ihr habt das nicht, Leute. Einfach so schnell wie möglich diesen Anfangshürde umgehen, weil das Spiel wirkt auch ein bisschen arg Indie-Grafik schwach und wer hat da sein erstes Game-Tutorial gemacht an der Stelle, was dem Spiel überhaupt nicht gerecht wird, aber leider ist es so, als hätten sie die erste Spielphase dazu verwendet, auf ihre Schwächen hinzuweisen zu wollen. So. Also das, tatsächlich, grafisch ist es relativ schwach. Das muss man sagen, der Firewatch-Vergleich, den du bei der Folge damals gebracht hast, war unangebracht. Firewatch. Ich habe mir Firewatch nochmal angeguckt, das ist ein sehr hübsches Spiel. Mhm. So, und der zweite Tipp, den ich geben möchte, ist, ja, die Steuerung ist schwierig, aber ich fand das gut. Du verbringst so viel Zeit, also das Spiel hat ganz wenig Mechanismen, ganz wenig Sachen, die du machen kannst, aber die sind unglaublich flexibel. Das fand ich sehr, sehr toll dran. Und man wächst halt über die Stunden in diese Steuerung mit rein und ich finde, das hat mich tatsächlich sogar motiviert. Ah ja, echt? Okay. Das hat mich tatsächlich sogar motiviert, weil es noch eine Herausforderung war. Also es gibt schon manchmal in dem Spiel so Sachen, wo du eine Sache mehrfach machst hintereinander. Also identisch nochmal was machen und dann musst du es nochmal machen und nochmal. Aber dadurch, dass die Steuerung so teilweise kompliziert war von dem Raumschiff, hatte ich dann Spaß dran, das auch zu meistern. Und der X-Button ist mein Freund. Ich musste auch sagen, Annalena hatte Spaß dran, mir beim Scheitern zuzugucken. Mhm. Man scheitert sehr, also sehr viele zugucken, im Spiel. Ja. Zum Zugucken ist es, also es kann frustig sein, weil es dann natürlich nicht vorwärts geht, wenn man scheitert, aber es kann auch sehr lustig sein, weil man scheitert immer so slightly anders, dadurch, dass es schon mit Planeten und Gravitationsphysik auch zu tun hat. Also es ist auch sehr frei darin. Mhm. Also wie gesagt, das ist lustig, total wichtig, wie wir darüber sprechen können, ohne zu spoilern. Da ist es total wichtig, den X-Button zu beherrschen. Der X-Button macht nämlich, dass du dich an dem Target, was du hast, was du ausgewählt hast, die Geschwindigkeit und Richtung anpasst. Also die Geschwindigkeit anpasst. Und damit kommt man ganz gut zurecht. Also ich finde an sich super, dass du, also für so eine, du steuerst ein Raumschiff frei im Raum, Mechanik, haben sie es erstaunlich gut hinbekommen, dass man ein bisschen diesen nervigen Gravitationsstress hat, aber gleichzeitig eine Steuerung, mit die man lernen kann auch noch. Also ich finde das auch mit der Art und Weise, wie es angezeigt wird, wie man sich so bewegt und was man so für Hilfen bekommt, das haben sie erstaunlich gut gemacht. Ich finde auch den Teil der Steuerung nicht so. Ich finde den Teil, wenn man aussteigt, man kann mit dem Raumanzug auch irgendwie rumfringen, den finde ich so ein bisschen hakeliger, als er sein sollte. So. Weil du da auch so X drücken kannst. Mhm. Habe ich jetzt Tipps verraten? Vielleicht habe ich das nicht gemacht. Weiß ich nicht. Mehr ist schon zu lange her. Genau. Das ist auch so, wie ich mir eine Open World vorstelle. Du gehst durch diese Open World und überall ist was. Und überall ist was Interessantes. Und manchmal kommst du an die gleiche Stelle zum 10. Mal und entdeckst zum ersten Mal, dass da was Interessantes war. Und ich hatte vorhin das mit den Hypothesen gesagt, das ganz, ganz Tolle an dem Spiel ist, am Anfang kommst du an Orte und denkst dir, hä, was ist das? Oder, hä, wie soll ich denn da hinkommen? Und bei einem Metroidvania ist die Antwort immer, na, du kriegst halt später eine Fähigkeit. Hier nicht. Du wirst bloß irgendwann im Spiel erkennen, wie du deine Fähigkeiten einsetzen kannst, um da hinzukommen. Nice. Und das ist wirklich das ganz, ganz Tolle. Du stellst eine Hypothese oder du kommst vor ein Problem. Dann entwickelst du im Laufe der Stunden Hypothesen, kriegst irgendwelche Informationselemente, die vielleicht ganz woanders in der Welt sind und kommst dann nach Stunden zurück an die Stelle mit einer Idee, probier das und die funktioniert dann. Mhm. Ja. Und es ist halt echt frei. Das ist so ein Gefühl, das ist wirklich, also es ist wie Wissenschaft machen, wo du aber halt so Sachen entdeckst wie die Relativitätstheorie jede 30 Minuten. Und das ist einfach ein Erlebnis, und es ist auch viel vielfältiger als viele andere Spiele in dem Genre. Also ich habe Minute zum Beispiel erwähnt. Minute hat mir viel Spaß gemacht, da entdeckst du auch viel, aber es ist eher passiv entdecken. Also kommst irgendwo hin und dann wird dir eine kleine Story erzählt. Und hier entdeckst du auf eine andere Art und Weise. Du erkennst Zusammenhänge. Also wie gesagt, ich hatte dieses Erlebnis ein einziges Mal schon beim Spielen. Das war bei Rhythm, als ich entdeckt habe, wie dieses riesige Schachbrett mit den runden, farbigen Kügelchen, was das bedeutet. Weil bei Rhythm hängt auch alles zusammen. Aber es war halt ein einziges Rätsel im ganzen Spiel, was das ausgelöst hat. Und bei Outer Wilds hast du sowas dauernd. Es gibt leider 2, 3 kleine hakelige Stellen, wo du ein Hindernis umschiffen musst, um weiterzukommen, wo dir das Spiel nicht ganz klar vermittelt, dass du hast die richtige Idee gehabt, du musst es jetzt nur noch ausführen. Sondern du bist halt dann unsicher, muss ich das jetzt noch machen oder habe ich einfach noch nicht die richtigen Informationen und die richtige Idee? Und also scheitere ich an meinen Fähigkeiten oder an meinem Wissen? Und das ist ein bisschen schade, aber dafür gibt's ja einen Dom, den man dann fragen kann. Ja, ich hatte halt dann das YouTube-Video, um das zu fragen, weil ich habe es halt an so einer Stelle dann nachgeguckt, wo ich schon, also wo ich wusste, ich habe jetzt so gefühlt eigentlich 80% entdeckt und jetzt ist es nicht mehr tragisch, wenn mich was rumspoilert. Beziehungsweise ich konnte auch Annalena fragen, die dann wiederum schon immer, muss man so machen. Also das ist ganz lustig. Also das ist als Mehrpersonengeschichte ist sowas immer ganz nett, wenn eine Person dann keine Angst vor Spoilern hat und dann so ein bisschen dieses, ich will es ja dann wirklich nicht wissen, bis ich nur ganz kleine Teile wissen will und dann dieses Wissende Amüsierte nebenbei ist schon auch, ist eine Bereicherung für dieses Spiel auch gewesen. Also für dich ist es auch eines der großen Würfe, oder? Also für mich war es wirklich auch so, das hat mich lange beschäftigt eins. Und ich bin auch nicht zum Schlafen gekommen. Ich habe teilweise bis 4 Uhr morgens dann gespielt bei sowas, weil halt dann ein bisschen will ich jetzt noch rausfinden, weil jetzt habe ich gerade was in, oh, jetzt passt gerade was zusammen und ich will ja und das, will das alle Schöne Informationen ist aber auch, behalten auch. Du probierst dann 5-mal eine Sache und dann stirbst halt immer, weil du dich dumm oder du musst dann neu laden, weil es halt scheiße gelaufen ist. Schaffst es irgendwie nicht und dann sagst du, ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr da und gehst halt wo ganz anders hin und machst da weiter. Also es gibt immer irgendwie was zu tun. Vielleicht bis zum Endgame, ich bin noch nicht ganz durch. Das fand ich auch sehr schön. Also du hängst nicht an einer Stelle fest, wenn du da keinen Bock hast. Ja, also für mich ist es ein Spiel, was, glaube ich, auch über den aktuellen Jahrgang hinaus eine Bedeutung hat. Also so sehr ich zum Beispiel Control mag und für mich das sicherlich im AAA-Bereich wahrscheinlich mein Spiel des Jahres wird, mal sehen, was jetzt Death Stranding da noch macht. Das Outer Wilds definiert für mich ein Genre, was ich seit 20 Jahren spielen möchte, was aber fast niemand so richtig hingekriegt hat. Das Return of the Obra Dinn, was jetzt übrigens erschienen ist für Switch, PS4 und Xbox One, das hat mir auch in der Richtung ein bisschen so einen Vorgeschmack gegeben dafür, was Outer Wilds ist. Aber also das wird sicherlich nicht jeder mögen, weil es tatsächlich, man muss halt Spaß am Entdecken haben. In seiner pursten Form. Und zum Beispiel, ich weiß, mein Bruder würde das lieben vom Konzept her und der würde es nicht spielen, weil ihm die Grafik nicht hübsch genug ist. Ja. Das ist ein bisschen schade. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es, das optisch und technisch nochmal ein bisschen aufzufrischen. So eine Remastered-Version von dem, also schon jetzt, wäre schick. Ja, wollen wir es dabei erstmal belassen? Ja, eventuell gibt es dann irgendwann nochmal ein Spoiler-Ding-Si, aber mal sehen. Ja, dann sind wir auch am Ende der Agenda und damit der Sendung angekommen. Und mir bleibt eigentlich nur noch, mich zu verabschieden und euch eine schöne Woche zu wünschen und zu hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn das heißt Fanboys. Bis dahin allerdings Servus und Baba. Tschüss. Servus. Jette.